Vala Morghulis und Vala Dohaeris an alle Menschen da draußen, die frisch im House of the Dragon Fieber sind, genauso sehr wie Jonas und ich. Nach der zweiten Folge von House of the Dragon, die entweder heute oder gestern erschienen ist, weil wir nicht genau wissen, wann wir mit diesen Folgen online gehen können. Wahrscheinlich heute, ne? Wahrscheinlich heute, ja. Ja, wir schaffen's. wir sind Jonas und ich, Alper. Wir sind die Game of Thrones Crew eures Vertrauens, die House of the Dragon Crew. Wir reden mit euch über die zweite Folge der zweiten Staffel der neuen HBO-Serie House of the Dragon und tauchen wieder mal tief ein. Ihr kennt unsere Folgenbesprechungen. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Oder möchtest du noch groß irgendwas sagen? All men must watch the Folgenbesprechung. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co. Ja, wie immer analysieren wir jede Szene und gehen sehr tief rein und verraten euch, wie wir die Folge fanden. Und das machen wir Woche für Woche. Herzlich willkommen auch an alle. Also, dieses Vorgeplänkel ist altbekannt. Manche sind, glaube ich, recht genervt davon. Aber ich muss sagen, es ist wichtig, auch für Leute, die zum ersten Mal einschalten, weil das soll es ja auch geben. Ich glaube aber auch, dass die Leute das ganz gut finden. Das ist wie heimzukommen. Ja, Traditionen müssen bewahrt werden, wie auch in Westeros sagen zumindest die Grünen. Darum sitzt da ein Herr auf dem Thron. Was sagst du denn zu der ersten Folge und allgemein zu dem House of the Dragon Fieber, das aktuell durch die Wohnzimmer geistert? Glaubst du, es gibt es noch? Ich habe mich gerade gefragt, was ich zur ersten Folge denke. Da haben wir 3 Stunden drüber geredet. Ja, aber ich meine so die Resonanz. Ich meine, wir haben das, die Folgenbesprechung gedreht, als wir noch überhaupt nicht mitbekommen haben, wieso die Allgemeinheit auf die Folge reagiert. Klar, wir waren bei der Deutschlandpremiere und haben schon so ein paar Stimmen mitbekommen, wieso andere es fanden. Aber was sagst du jetzt gerade? Also ich habe auf jeden Fall ein paar Kommentare mitgebracht. Mhm. Aber so generell, ich glaube, der Tenor war, also wir waren ja enttäuscht von Blut und Käse, von Blood and Cheese. Wobei ich die Folge ja durchaus sehr mochte. Ich habe dir eine 8 von 10 gegeben. Ja. Also. Für mich hat das halt alles so ein bisschen überschattet, den Rest der Folge, weil das halt einfach das große Finale war. Ja. Aber bei uns in den Kommentaren zumindest war es so ausgeglichen. Viele fanden. Viele gaben uns recht. Genau, viele gaben uns recht, die Bücher gelesen haben auch. Ja. Manche haben auch die Bücher nicht gelesen und fanden halt so diese Logiklücken auch nicht so toll wie wir jetzt, dass zum Beispiel keine Wachen stehen oder sowas. Und es gab auch viele, aber die Blut und Käse ziemlich gut fanden und die sogar die Änderung im Vergleich zum Buch gut fanden. Ja, ja, es wird, also allgemein wird da sehr heiß diskutiert. Es geht sehr auseinander, wobei ich auch sagen muss, wenn ich mich zum Beispiel an die Rote Hochzeit zurückerinnere, gab es keine ähnlichen Diskussionen. Da waren eigentlich alle einstimmig der Meinung, dass es das großartigste Fernsehereignis ist, das es so in den letzten Jahrzehnten gab. Ich bleibe bei meiner Meinung zu Blut und Käse, das sage ich gleich. Ich habe auch sehr viele Kommentare gelesen und sehr viele Meinungen mir angehört. Für mich wird da vieles rationalisiert, was ich nicht verteidigt sehen möchte. Also es werden sehr unterschiedliche Argumente gefunden und theorisiert, warum dieses oder jenes im Buch ja viel doofer ist, als es dann in der Serie umgesetzt wurde, warum das viel unschlüssiger ist im Buch und so weiter und so fort. Ich bleibe aber dabei, dass die Version im Buch, dass diese Brutalität und Hinterlist aus dem Buch, dass ich mich eigentlich drauf gefreut hatte. Ja. Und ich auch finde, dass die Serie da so den Kern, die Seele des Buchs nicht getroffen hat. Also ich meine, Rote Hochzeit ist auch in bestimmten Details anders als im Buch und trifft aber den Kern des Buchs. Es gibt auch so ein paar Stimmen, die sagen, boah, das ist, jetzt sind wir wieder von den vom Writing her auf einem Niveau von Staffel 8. Ja, aber das ist natürlich so krass, muss man jetzt auch nicht übertreiben. So übertrieben. Es ist ja auch Meckern auf hohem Niveau und ich, wie gesagt, ich habe der Folge immer noch eine 8 von 10 gegeben. Ich sage halt nur, wenn ich das in den Kontext stelle zum Buch, gefällt es mir nicht. Aber ich habe mich in einer Sache wirklich auch überzeugen lassen, nämlich was die Schauspielerin Fia Saban, also ich wette, der Name wird anders ausgesprochen. Ist sie Irin? Weißt du das zufällig? Das sieht aus wie so ein irischer Name. Sieht sehr irisch aus. Ich schau mal kurz nach. Oder walisisch. Also hier steht einfach nur britisch. Nee, sie kommt aus London. Okay, never mind. Es tut mir leid. Aber der Name könnte ja, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Fia Saban, das ist die Schauspielerin von Helena, der Mutter von Jay Harris, der in der letzten Folge umgebracht wurde. Spoiler Alert übrigens. Wir besprechen die Folge, also hier sollte das nochmal kurz gesagt werden. Ja, ich sehe das, ich habe mich da tatsächlich so ein bisschen auch umentschieden. Also ich sehe komplett ein, dass viele ihre Reaktion auf den Mord auch großartig finden. Diese Dissoziation, also sich von der Situation zu trennen, komplett eine steinerne Mine aufzusetzen und sich quasi von seinen Gefühlen zu trennen, um diese schreckliche Situation in irgendeiner Form ertragen zu können. Das sehe ich absolut ein. Ich glaube, man hätte das inszenatorisch noch irgendwie ein bisschen klarer zeigen können. Das heißt jetzt nicht, dass man das mit einem dummen Dialog erklärt hätte, aber man hätte das vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Spitze treiben können, um das spannender zu machen. Also, das ist einfach meine Meinung, aber ich sehe komplett ein, dass das auch endlich mal eine andere Art ist, Trauer zu zeigen, als zum Beispiel Toni Collette in Hereditary, die ja ebenfalls was Ähnliches passiert. Also, nee. Und habe ich gut nachgemacht. Oder? Ja, das hast du sehr gut nachgemacht. Ich habe quasi Hereditary gerade vor meinen Augen noch mal an mir vorbeiziehen sehen. Ich meine, Hereditary wird auch sehr mit den Füßen getreten. Völlig zu Unrecht, wie ich finde. Ich liebe den Film. Toni Collette spielt da auch eine trauernde Mutter und das wirklich, das ist so eine Wucht. Ja. Helena hat das bei mir persönlich nicht ausgelöst, aber das mal so aus so zu zeigen, ist ja auch wirklich mal schön, dass sie sich das trauen. Ja. Ich habe ein paar Kommentare mitgebracht. Ja. Aber auch noch zwei Richtigstellungen von Sachen, die wir falsch gesagt vielleicht haben. Nicht so ganz korrekt gesagt haben. Ich fange mal mit den Richtigstellungen an. Gerne. Und zwar eine Sache aus dem Intro, die ist mir gestern noch mal aufgefallen, ja. Als ich das, die haben das, HBO hat das auf YouTube noch mal hochgeladen. Mhm. Da konnte ich es mir noch mal in guter Qualität anschauen. Ja. Und wir haben ja drüber geredet, dass Aegon der Erste überhaupt nicht im Intro vorkommt und dass das ja eigentlich gar nicht so sein könnte, weil er ja so dieser große König ist. Der Eroberer. Ja, genau. Also man sieht so seine Eroberungszüge. Ja, man sieht die knienden Leute, man sieht das Feld des Feuers, man sieht. Aber es kann doch sein, dass er drin vorkommt. Tatsächlich, okay. Es gibt ja diese drei Drachenreiter, die von Valyria fliehen. So haben wir das interpretiert. Und wir dachten, das wären Aena und Daenerys und so weiter. Genau, ach, das könnte Aegon und seine Schwestern sein. Das könnte halt aber auch Aegon und seine zwei Schwesterfrauen sein. Und ich glaube sogar, dass das realistischer der Fall ist. Ja. Ah, okay, gut, das stimmt natürlich. Ja. Wobei auch da spannend, ich meine, Aegon ist von Drachenstein aus, hat er quasi Westeros erobert. Also auch da ist es eine Reise gen Westen und deswegen fliegen ja auch die Drachen nach links. Ja, genau. Ja. Aber cool, ja, natürlich. Genau. Stimmt. Und die zweite Sache, die habe ich, da habe ich scheiße gelabert. Sind die Glauers nicht eines der südlichsten Häuser im Norden? Ich glaube, Karstark und Amber sind die nördlichsten. Weil ich habe gesagt, die Glauers sind die nördlichsten. Aber es sind die Ambers. Okay. Ja. Ja. Genau, gut, das waren die zwei Sachen. Ja. Dann kommen wir zu den Kommentaren. Jenny Gray hat geschrieben, am selben Tag noch die Folgenbesprechung rauszuhauen, ist einfach traumhaft. Danke. Gerne. Wir versuchen das weiterhin so beizubehalten, können es aber nicht versprechen, wenn wir darauf angewiesen sind, wann wir die Screener bekommen. Man muss dazu sagen, wir sind dieses Jahr sind wir ein bisschen verwöhnt, weil normalerweise die letzten Jahre war es immer so, dass wir die Folgen genauso geguckt haben wie alle anderen auch und dann den ganzen Tag lang darüber gesprochen haben. Bild für Bild durchgegangen sind, unsere Notizen gemacht haben. Dann haben wir meistens am nächsten Tag früh morgens direkt gedreht und dann wurde geschnitten, dann wurde es direkt hochgeladen. Also kriegen wir das so ein bisschen früher. Wir haben uns immer so richtig drum gekümmert, dass wir das pünktlich bekommen. Ja, mehrere Türklinken geputzt, unseren inneren Kristen Cole eingeschaltet und nach 17 verschiedenen Cunnilingus-Sessions kriegen wir jetzt tatsächlich Screener. Ja, das ist schön. Dazu passt auch der nächste Kommentar von Fotorezeptor. Ja. Speichelritter und Heckenlecker. Das ist schön. Finde ich gut. Heckenlecker ist ein geiles Wort. Ja. Das klingt wie so eine lokale Beleidigung auf so einem Schwarzwald oder so. Du alter Heckenlecker. Ja, so wie Dachenebrunn, so du. Du Heckenlecker. Du Hawksayer. Ja, genau. Janik hat geschrieben, das Sommermärchen beginnt. Fand ich auch schön. Aber guter Punkt. Apropos Sommermärchen, da denkt man ja gleich an Fußball, an die WM in Deutschland, aber beziehungsweise jetzt aktuell die EM in Deutschland. Glaubst du, das habe ich mich gefragt, erstmal vorweg, ich bin ja auch so ein bisschen sehr Fußballfan. Ich auch. Und du auch, ich weiß. Wer ist dein Lieblingsfußballer? Toni Kroos. Nicht schlecht, gute Wahl, sehr gute Wahl, toller Spieler. Auf jeden Fall, es ist wirklich nach dieser Drecks-WM in Katar und der Pandemie, ist es wirklich das erste große Fußballturnier, das mir wieder zeigt, darum liebe ich das. Es ist das beste Turnier seit langer, langer, langer Zeit. Die Spiele sind unglaublich, der neue Modus macht sogar Spaß. Deutschland ist das perfekte Austragungsland für so ein Turnier. Glaubst du, dass das die, ich meine, House of the Dragon läuft exakt zeitgleich mit der EM. Glaubst du, dass das der Serie schadet? Weil ich persönlich habe das Gefühl, ich kann das jetzt nicht mit Zahlen und Statistiken unterlegen, dass der Hype so ein bisschen geringer ist als sonst. Glaube ich schon. Ich glaube schon, dass das ein Faktor ist, zumindest hier in Deutschland, zumindest hier für uns, die wir darüber berichten. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann die Leute vielleicht nach der EM noch mal hier reinschauen werden. Ja, dass es vielleicht länger anhält als jetzt bei der ersten Staffel zum Beispiel. überlege gerade, dann dürfte irgendwie Folge 5 oder sowas anlaufen, schätze ich. Das heißt, da ist noch die komplette zweite Hälfte von House of the Dragon Staffel 2 noch offen. Und ich meine, man muss ja auch wissen, diese Staffel hat leider 2 Folgen weniger als die erste Staffel. Es sind nur 8 statt 10 Folgen. Das macht mir auch ein bisschen traurig. Ja, mich auch. Sehr sogar. Ja. Michael Ledhard hat geschrieben, schön, die beiden Opas erzählen wieder. Ja, akzeptiere ich. Finde ich cool. Ich bin kein Opa. Ich bin gerne ein Opa. Ja. Velo B schreibt, ich zähle übrigens 17 Kerzen. Ja. Hier im Set. Sehr schön. Richtig. Habe ich auch schon gezählt. Chapeau. Ja. Chapeau. Danke, du alter Heckenlecker. Dann habe ich noch einen Kommentar von Cara Frost. Meine Deutschlehrerin hat mal gesagt, wenn eine Interpretation, Zusammenfassung länger ist als das, was interpretiert zusammengefasst werden soll, hat man was falsch gemacht. Ah, ja. Meine Deutschlehrerin lag falsch. Dankeschön. Ja. Ja. Ich glaube, seine Deutschlehrerin ist eine Heckenleckerin. Sorry, dass ich das damit jetzt übertreibe, aber ich glaube, Heckenlecker ist meine neue Lieblingsbeleidigung. Stimmt, ja, ist gut. Und das könnte auch so ein Drink sein, ein Heckenlecker. Ja. Ich, zu viel Kräutern drin. Ich mach dich heckenlecker platt wie eine Wespe auf Obst. Ja. Ach, Fun Fact: Für eine Handvoll Donuts war es letzte Woche raus, ne? Unser Game of Thrones Quiz. Ja. Kam ganz gut an, oder? Ja, kam bisher ganz gut an. Ja. Was wir jetzt abschätzen können, weil wir drehen bisher früher, nicht am Montag, wo die Folge rauskommt. Ja. Ja, schön. Ich habe übrigens noch einen Kommentar mitgebracht von Movie Rena zu Helena. Eine Anmerkung zu Helena und ihre verhaltene Reaktion auf das Erscheinen von Blut und Käse. Zunächst wirkte die Reaktion auf mich auch nicht so, wie man sie erwarten würde, wenn das eigene Kind in Lebensgefahr ist. Allerdings hatte ich später den Gedanken, dass Helena durch ihre Visionen in gewisser Weise bereits wusste, was passieren wird und war sich nicht sicher, ob des Zeitpunkts. Möglicherweise hat sie in ihrem Inneren, vielleicht auch unterbewusst, bereits eine Art Gewissheit, dass sie ihren Sohn nicht retten kann und dass es nicht gut enden wird. Ihr No bezieht sich also mehr auf den Zeitpunkt, dass es jetzt in diesem Moment passiert, statt auf den Umstand, dass es generell passiert. Ja, interessanter Gedanke. Auch ich meine, wir haben oft über ihre Vision geredet und in gewisser Weise muss sie auch wissen, dass es halt die Frage so, ob sie das immer verbinden kann, ob sie hat ja diese Vision und dann passieren ja Sachen mit, dein Auge verschließt sich oder unter den Brettern lauert ein Monster und dann passieren die Dinge und das ist halt die Frage, ob sie das dann auch so wahrnimmt, dass das passiert und dass das ihre Vision gerade ist. Ja. Oder ob sie so eine Person ist wie Cassandra in der griechischen Mythologie, die Vision hat, die die Zukunft vorausschauen kann, aber niemand glaubt ihr. Absolut, ja. Oder wie bei Christian Kraut, da lauert ein Monster unter den Laken. Der Heckenlecker. Der Heckenlecker. Nein, aber ich habe dazu genau hier noch den absoluten Top-Kommentar. Ich meine, bevor uns jetzt Leute vorwerfen, irgendwie wir wären kindisch und würden die ganze Zeit nur Sexwitze und sowas reißen. Der Top-Kommentar ist von Kai B6998. Ich finde, jetzt, wo Herr Sauerkraut mit zwei Königinnen geschlafen hat, hat er sich den Titel Queenslayer genannt, verdient. Verdammt, jetzt habe ich es verkackt. Queenslayer verdient. Aber ich finde, ich meine, er hat ja mit Rhaenyra geschlafen, als sie noch Prinzessin war. Also ist er quasi auch Princess Leia. Royal Leia. Princess Leia. Princess Leia. Oh! Ja, der hat lang gedauert, bis er gezündet hat. Aber gut, ja, steigen wir ein in die zweite Folge von House of the Dragon. Jonas, warum grinst du? Ja, weil ich mich schon freue auf den Titel. Ja? Ja. Warum? Weil wir den nicht kennen. Wir kennen den noch nicht. Ich dachte, wir verschleiern das und moderieren so elegant dran vorbei. Aber nein, du sagst es offen. Wir sind so früh dran, mit den, dass wir das gucken dürfen. Das ist so toll. Wir danken auch noch mal dafür. Das macht uns die Arbeit wirklich leichter. Wir müssen nicht 2 Tage uns kaputt arbeiten, sondern können das so ein bisschen einfach, ne? So ein bisschen entzerren, ja. Ein bisschen entzerren, das ist schön. Aber Nachteil, wir wissen jetzt gerade noch nicht, wie der Titel ist. Wir reden einfach das in der nächsten Folgenbesprechung noch. Holen wir es nach. Wir wissen auch noch nicht, wer das Drehbuch geschrieben hat. Aber wie würdest du die Folge nennen? Ich hätte was. Ja. Brothers in Arms. Brothers in Arms. Das ist so schön. Das ist doppeldeutig. Ja. Weil Brothers in Arms heißt bewaffnete Brüder oder sowas. Ja. Aber auch Brothers, die sich in den Armen liegen. Ja. Sehr schön. Und darum geht es ja heute auch. Ich werde das nicht mehr toppen können. Ja, übrigens noch zu unseren Sexwitzen und sowas. Ja. Die Folge ist 69 Minuten lang. Stark! Lieblingsfolge. Regie führt Claire Kilner. Die kennen wir, eine alte Bekannte, denn sie hat in 3 Folgen in Staffel 1 bereits Regie geführt und sie wird in dieser Staffel auch noch eine weitere Folge inszenieren. Also sind wir gespannt. Ja. Hat sie nicht diese unglaublich geilen Szenen in der Seidenstraße auch inszeniert? Die Königsmund-Folge King of the Narrow Sea ist das, ja, glaube ich. Nee, oder We Light the Way, das war die Hochzeitsfolge von Rhaenyra, die hat sie auch gemacht. Aber auch die neunte Folge, The Green Council, die wir ja so die schwächste fanden aus der letzten Staffel. Ja, na gut. Okay, dann steigen wir ein. Wir sehen natürlich mal wieder das HBO-Logo. Ich wette, du hast wieder einen schönen Funfact mitgebracht, so wie jede Woche. HBO hieß ursprünglich mal The Green Channel. Oh, wirklich? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal gesagt habe. Ich versuche das nochmal zu reproduzieren. Ich habe in unseren Skripten gesucht, ich habe es aber nicht gefunden. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Aber mir kommt es auch bekannt vor. Der liegt auch zu sehr auf der Straße, den hast du bestimmt schon mal gebracht. Aber nicht in der Vorgesprächung, da bin ich mir sicher. Ich habe alle nochmal durchgeguckt bei den HBO Fun Facts, aber ich meine, jetzt passt's ja. Mach dir mal ein Dokument, wo du alle Fun Facts sammelst, bevor du dich hier doppelst. Ja. Aber ich finde das schön, dass du eine Tradition hast, immer ein Fun Fact zur HBO zu droppen. Und dann kommt bereits das animierte Intro, mit dem ich mich jetzt schon wirklich perfekt angefreundet habe, auf das ich mich jedes Mal freue. Es hat sich allerdings nichts verändert im Vergleich zum letzten Mal. Ja gut, dann können wir jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde kürzer drehen. Ja, auf jeden Fall. Also, wer weiß, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da bei diesem Intro noch vieles dazukommt, dass sich das im Laufe der Staffel noch ändert. So war es auch in Staffel 1, hundertprozentig. Von daher bleiben wir mal gespannt und starten direkt im Roten Bergfried. Da sehen wir quasi die Nachwirkungen dieses blutigen Mordakts an Jay Harris. Blutige Laken werden weggebracht, der ganze Hof wird auf den Kopf gestellt. Hunde nehmen die Fährte auf, wie Basil in The Acolyte, für alle, die das gesehen haben. Und anscheinend sind doch genug Wachen da, um sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und es muss etwas Zeit vergangen sein, denn es ist schon etwas heller und es regnet nicht mehr. Mhm. Im Hintergrund spielt ein Klavier, dissonante Töne. Mhm. Und spätestens seit Cerseis Putsch in Game of Thrones wissen wir, wenn ein Klavier im Soundtrack von Game of Thrones oder House of the Dragon zu hören ist, dann passiert etwas Grausames und Bedeutsames, genau. Wobei mir jetzt aufgefallen ist, dass Ramin Djawadi gerade jetzt in House of the Dragon viel mehr auf das Piano setzt als jetzt noch in Game of Thrones. Damals war das ja so eine krasse Zäsur im Soundtrack. Absolut, genau. Eher so Mittelalter und Klavier, das passt ja gar nicht. Klaviere sind ja auch erst im 17. oder 16. Jahrhundert oder so entstanden. Also das moderne Piano war, glaube ich, so ein 18. bis 19. Jahrhundert sogar. Ja, irgendwie so, genau. Ja, also auf jeden Fall keine klassisch mittelalterlichen Instrumente, auch wenn es Vorformen gab. Christian Kraut schaut sich um und wir beide sind eigentlich ganz eindeutig der Meinung, seit Staffel 1, Christian Kraut ist der Mann ohne Konsequenzen. Ja. Der auf seine Fuck-Ups nie eine Strafe erhält. Weißt du, welcher Satz hier gut wäre von Aegon? Welcher? Sir Illyn, bring me his head. Bring me his head. und dann wechseln wir in Aegons Gemach. Aegon II. Ist außer sich und schlägt das Modell seines Vaters kaputt, Valyria, was Viserys in der gesamten ersten Staffel so langwierig sogar mit der Hilfe von Eddard. Von Eddard, stimmt. Sein Gehilfe ist Eddard. Genau. Hat gebaut und hat bauen lassen. Und jetzt wissen wir, was damit passiert ist. Und wer weiß, vielleicht ist das ja auch ein Wink mit dem Zaunfall, dass deswegen auch in Staffel 2 ein neues Intro ist, weil dieses Modell kaputt ist. Stimmt. Ne, könnte ja eventuell sein. Ja, und Aegon hat damit fast alle seine Sympathiepunkte aus der ersten Folge kaputt gemacht. Es ist schon, also mir hat diese Szene, ja, aber es hat schon weh. Also mir hat diese Szene wirklich so ein bisschen das Herz gebrochen. Das ist so eine, natürlich ist es so ein bisschen auch eine Metapher für den Krieg, wie Wut und Gewalt, Rachegelüste, das Streben nach Macht innerhalb von einer Sekunde oder innerhalb eines kurzen Augenblicks zerstören kann, was lange und langwierig aufgebaut wurde. Wie zum Beispiel, ich habe einfach mal auch zur Recherche mal geguckt, was für Gebäude im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden und so weiter. Und da ist als Beispiel wird da immer die Frauenkirche in Dresden genannt. Ja. Gebäude mit einer langen Geschichte, die plötzlich in einem kurzen Gewaltakt einfach weg sind. Ja, deswegen hat mir das auf jeden Fall das Herz gebrochen. Und ich weiß nicht, du bist ja auch, wir haben schon oft darüber gesprochen. Wir beide haben Klemmbausteinmodelle gebaut, wir beide haben Modellbau betrieben, Panzer, Schiffe und was weiß ich nicht, gebaut. Von dieser Marke mit R, deren Namen ich nicht nennen möchte, deren Logo ich aber noch perfekt im Kopf habe. Weißt du, welche ich meine? Ja. Ja, da habe ich viele Stunden mit verbracht als Kind. Das mit den Buchstaben. Das mit den Buchstaben, genau. Das mit den, ich glaube, 7 Buchstaben sind es. Nee, 6. Von daher, das hat mir das Herz gebrochen, das zu sehen. Und er schreit ja auch, I'll kill them all, traitors and villains, I am the king. Also ich werde sie alle töten, Verräter und Bösewichte, ich bin der König. Und ich finde, dieses I am the king, das ist ja wieder so ein klasse Callback auf die tolle Szene mit Tywin Lannister und Tyrion Lannister im kleinen Rat, als Joffrey aufmucken wollte und gesagt hat, I am the king. Absolut, natürlich. Da, any man who must say I'm the king is no true king. Absolut wahr, einer der besten Sätze, die in Game of Thrones je getätigt wurden. Ich meinte übrigens diese Marke mit R, die kennst du ja wohl. Ah ja, die kenne ich. Natürlich kennt man die. Davon hatte ich auch mein Schiff. Ja. Ja. Und er sagt auch einen Satz, da musste ich ein bisschen lachen. I declare war! I declare war! Da hatte ich nämlich die Szene aus The Office im Kopf, als Michael Scott. I declare bankruptcy! Genau. Du kannst dich einfach. Dass du dich bankrott erklären willst und das einfach ausspricht und denkt, dass das funktioniert. Ja. Das ist ziemlich witzig. Schön. Ja, aber dann wechseln wir auch in diesen Raum, in dem Aemon und Criston saßen und strategisiert haben. Aemon findet nämlich eine Münze auf dem Boden und natürlich ist es eine der Münzen, die. Die er und Criston da in Folge 1 auf die Karte gelegt haben, um damit Heere und Schiffe und sowas darzustellen. Und er weiß natürlich, dass die Münzen noch auf dem Tisch sein sollten. Und ja, Blut, das haben wir in Folge 1 gesehen, Blut hat sie sich ja geschnappt, hat sie sich so in den Sack? In so einen Sack? So die Tasche. In die Tasche. Stimmt, in die Tasche, so in die Tasche über den Tisch gefegt. Und ich habe mir das sogar in Folge 1 nochmal angeguckt. Er lässt wirklich ein oder zwei Münzen fallen. Das sieht man. Ja, das ist so hektisch. Ja. Und die kommen ja darüber auch in diesen Raum rein. Und ich habe mir diese Münze mal genauer angeschaut. Das sah zuerst aus wie so ein Sonnensymbol, aber das waren 9 Schwerter? 9. Ja? Mhm. Oder so 9 Spitzen, die. Also ein 9-zackiger Stern quasi. Ja, deshalb, das ist einfach eine dumme Theorie, aber 9 freie Städte. Die 9 freien Städte, vielleicht ist das so eine. Das ist Quatsch. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, gibt's irgendwas? Da gibt gar keinen Sinn. Warum sollten die freien Städte auch alle eine einheitliche Münze haben? Vielleicht waren die früher noch einheitlicher, das war dann so wie der Euro. Das ist der freie Städte-Euro. Nee, unwahrscheinlich. Und dann sind die innerhalb von 150 Jahren wieder zurück zu ihren eigenen Währungen. Aber gibt es sonst irgendwas, womit die Zahl 9 zu verbinden wäre? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Habt ihr Theorien zu dieser Münze? Warum ist es so ein 9-zackiger Stern? Ich habe es auch gar nicht so richtig von meinem inneren Auge, um ehrlich zu sein. Aber deswegen öffnen wir die Diskussion an alle. Schreibt uns einen Kommentar. Dann könnt ihr auch, wie die anderen, die wir eben genannt haben, auch in der nächsten Folgenbesprechung am Anfang vorgelesen werden. Ja. Und das könnt ihr euren Enkelkindern erzählen. Genau, und wenn ihr das noch witzig irgendwas drunter schreibt, dann ist die Chance noch höher, dass ihr hier landet. Auf jeden Fall, genau. Aemon findet diese Münze, die Blut nicht mit eingesackt hat. Übrigens, wir sagen ja immer Blut und Käse. Streng genommen haben die ja in der Serie keine Namen. Also dieses Blut und Käse ist ja aus den Büchern. Also nennen wir sie und. Oder nein, was? Jonas. Irgendwie müssen wir sie nennen wir sie Blut und Käse. Aber ja, in der Serie haben sie streng genommen noch keine Namen. Genau, ja, es wird quasi gezeigt, dass die Ermittlungen aufgenommen werden. Und gleichzeitig hat Aemon vielleicht bereits so eine kleine Ahnung, dass, wobei es ist wahrscheinlich nicht nur eine Ahnung, sondern er weiß wahrscheinlich er redet genau, das später drüber. Ja, dass er anvisiert wurde, dass Daemon es auf ihn abgesehen hat und spätestens hier wird es ihm halt ganz klar. Aber es war ihm wahrscheinlich schon klar, als der Mord als Lucerys gestorben ist. Ja. Ja. Ist das ein Mord? Das ist kein Mord. Ich glaube, das erfüllt keines der Mordkriterien oder wie das heißt, dass das mit Vorsatz passiert. Machen wir jetzt so einen True-Crime-Podcast? Ja, genau. Ich glaube, das ist wahrscheinlich Totschlag oder sowas? Totschlag, ja. Oder fahrlässige Tötung oder sowas? Ich weiß es nicht. Wir sind keine. Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr das besser wisst. Genau, ja, unbedingt an alle Juristen und Juristinnen da draußen. Wir sind es nicht, aber oder auch True Crime Fans. Schreibt uns mal, was. Nee, nur Richter. Wir wollen das Richter. Ja, welcher Tatbestand kommt hier bei Aemond? Wofür könnte man ihn nach deutschem Recht anklagen? Ja. Würde mich mal wirklich interessieren. Ja, genau. Dann wechseln wir in Allisons Gemach. Otto und Allison sprechen da nämlich und Otto berichtet, dass die Tore geschlossen wurden und die Mörder gesucht werden. Daher waren ja auch die Hunde bereits unterwegs und so. Und Allison betrauert, was sie mit Helena gemacht haben. Sie sagt ja auch, my girl. Was ich spannend finde, weil wir bisher noch nicht so richtig mütterliche Gefühle erlebt haben, von Alicent ausgehend. Ich fand diesen Moment so bezeichnend, Aemond hat sie Alicent genannt und nicht Mother oder sowas. Im Gegensatz zu Aegon. Ja, ich finde auch, das ist bezeichnend, so in der ersten Staffel, wenn du siehst, wenn Helena und ihre Mutter miteinander interagieren, dass Alicent immer so ein bisschen distanziert. Outgeweirdet ist von dem Verhalten von ihrer Tochter. Auf jeden Fall. Die ist auf jeden Fall angeekelt. Nicht angeekelt, sondern überfordert. Verwirrt. Verwirrt, überfordert, irritiert. Irritiert ist ein gutes Wort, ja. Und ich meine, man sieht ja auch später in der Folge, da werden wir gleich noch drüber sprechen, dass Aemond sich auch eine Ersatzmutter gesucht hat. Ja. Ja. Die ihm Liebe schenkt. Absolut. Oder Zuneigung und nicht nur erotische Liebe, sondern eher auch mütterliche. Genau. Kurz noch eine Sache zu Allisons Gemach. Ich habe mir gestern noch das 20-minütige Behind the Scenes zur ersten Folge angeschaut, dass die das HBO immer so, glaube ich, zeitgleich mit der Folge veröffentlicht. Und ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber weißt du, wo Allisons jetzt wohnt? In Maegors Feste. Richtig. Ja. Nee, sie wohnt tatsächlich in. Sie war ja mal die Königin und hat in dem königlichen Gemach gehaust. In Maegors Feste. Ja. Und dieses Zimmer, dieses alte Zimmer von Allisons aus der ersten Staffel, das bewohnt jetzt Helaena, weil sie die Königin ist. Und Allisons, ironischerweise. Im Zimmer der Hand. Im Turm der Hand. In Rhaenyras altem Zimmer. Ah ja. Ja. Schön. Und was? Hatte Rhaenyra, so wie viele andere Räume auch, was ja wahrscheinlich von Maegor oder sowas stammt, diese Orgien an den Wänden, auf diesen Wandteppichen, diese Wandgemälde? Ich glaube schon, ich kann mich jetzt aber nicht 100% dran erinnern. Rhaenyra hatte das, aber ich könnte mir vorstellen, da müssten wir mal drauf achten, weil ich hab so ein bisschen drauf geguckt. Allison hat die, glaube ich, in ihrem Zimmer nicht mehr, was ja natürlich zu ihr passt und ihrem Glauben. Ja, aber weißt du, was das bedeutet, dass die beiden, dass Allisons als auch Rhaenyra in dem gleichen Zimmer gewohnt haben? Das ist Christ und Grauts Sexraum. Stimmt, stimmt. Der Lord Kommandant der Königsgarde hat nur diesen Raum, in dem er jemals Sex hatte. Stimmt. Ja, vielleicht kann er sich deshalb so für sich rechtfertigen, dass er das tut. Wobei, wir wissen nicht, ob er nicht in den dornischen Marschen auch in den ein oder anderen dornischen Arschen war. Sorry für den Joke. Es wird noch dümmer. Es wird immer dümmer, ja. Ja, ich sag ja, ich bin heute nicht so hundertprozentig fit. Ich hatte eine schlechte Nacht. Kann man auch mal haben. Völlig grundlos. Ich habe nicht richtig gut gepennt. So wie Helaena Targaryen. So nämlich. Dann wird gesagt, sie werden dafür bezahlen, sagt Otto. Und eigentlich müsste er ja wissen, dass seine Tochter vielleicht nicht ganz so rachelüstern ist. Sie sucht ja immer noch irgendwie die Versöhnung mit Rhaenyra zum Beispiel und versucht irgendwie als Stimme der Vernunft aufzutreten. Trägt ja auch immer den siebenzackigen Stern um den Hals. Und übrigens, Jonas mal coole Gegenstände in House of the Dragon. Ja. Sie hat auch so Kerzen wieder mit siebenzackigen Sternen dran. Ah, sehr schön. Ja. Würde ich mir auch ins Zimmer stellen. Ja. Nee. Würdest du konvertieren zum Glauben an die Sieben? Kann man das? Ich meine, es gibt doch in England auch die, es ist doch keine so, ich weiß nicht, das ist so ein Funfact, den man sich immer auf Partys erzählt, so eine relativ hohe Zahl der Menschen hat doch angegeben, dass sie Jedi sind. Ja, ja, stimmt. Ja, ja, wir gründen den Glauben an die Sieben. Ja. Möchtest in der echten Welt. Möchtest du der hohe Spatz werden? Ja. Sehr schön. Ja, Allison sagt, die Götter bestrafen uns, sie bestrafen mich. Vielleicht denkt sie ja jetzt, dass die Sieben sie bestrafen, also zum einen für die Usurpation, vielleicht aber auch für ihre Affäre mit Criston Kraut. Ich glaube eher, dass sie das so im Hinterkopf hat. Das kann sehr gut sein. Weil das so persönlich auf sie gemünzt ist. Und sie redet auch die ganze Zeit darüber. Und ich meine, es ist ja, man muss sich das mal überlegen, dieser Eid der Königsgarde ist halt so heilig. Und dass sie mit Criston Kraut schläft, während sie wahrscheinlich den siebenzackigen Stern noch um den Hals trägt und ihren Glauben wie ein Schild vor sich trägt, ist das natürlich wahnsinnig scheinheilig und ich glaube, sie hat da schon auch Gewissensbisse und Schuld. Vor allem auch, weil sie das ja auch noch in der ersten Staffel Rhaenyra von vorne bis hinten vorgeworfen hat. Absolut. Ja. Genau. Und Otto ist Otto. Er sieht direkt eine Möglichkeit. Otto ist ein richtiger Otto. Ja, er sieht direkt eine Möglichkeit, Profit aus dieser Tragödie zu schlagen. Also das zeigt mal wieder seinen Opportunismus und seinen unbändigen Machthunger. Und ein Stück weit auch fast schon vielleicht, wie emotionslos er agieren kann, um sein Ziel zu erreichen. Also wie er denkt. Dabei würde ich noch nicht mal sagen, also emotionslos ist, glaube ich, auch das falsche Wort, weil ich kaufe ihm das schon auch ab, wenn er sagt, später sagt er das, glaube ich, ich habe meinen Enkelsohn geliebt. Und Es ist aber trotzdem für ihn ist das natürlich so, der so hemmungsloser Opportunismus. Das stimmt. Ja. Und das muss man sich schon wirklich vorstellen, wie krass das eigentlich ist, einer trauernden Großmutter so etwas zu sagen, während es gerade erst passiert ist. Das war ja vor ein paar Stunden quasi. Die wurden wahrscheinlich auch in diesem Raum zusammen gemacht, einfach, dass sie da safe sind. Und dann ist eine Wache davor. Ja. Wahrscheinlich ist das gerade so das erste Gespräch fertig, zwischen den beiden. Der sagt, ja, wir können aus diesem Tod können wir Profit schlagen. Ja. Das muss ja nicht umsonst gewesen sein. Ja, ja. Aber ne, also ich möchte das auch noch mal gerade. Ich habe das noch mal nachgeguckt. Hier Olivia Cook, die Schauspielerin von Alicent, ist, ich glaube, 30 oder sowas. Ja. Und ihre Serientochter. Diese Fia Saban, also Helena, ist, glaube ich, 25 oder 26 oder sowas. Oh. Und ich meine, es ist, ja. Man merkt schon. So. Ja, auf jeden Fall. Also, dass Alicent hier als Großmutter auftritt, ist schon auch irgendwie witzig, aber ja, keine Kritik darin. Wir wechseln in den kleinen Rat zu den ganzen Anwesenden. Dort gibt es nämlich eine kleine Notfallsitzung. Und man merkt, Aegon ist selbstverständlich außer sich. Also seine erste Reaktion ist wohl Wut. Aber man merkt auch, es ist eher sein Ego, das verletzt ist. Und ja, dass er fragt natürlich, wo alle waren. Und ich dachte mir so, vielleicht hättest du nicht deine Speichellecker in die Königsgarde lassen sollen, deine Heckenlecker. Und Aegon sagt dann auch, my son is my legacy. Mhm. Also mein Sohn ist mein Erbe. Nicht mein Erbe, sondern das, was ich der Welt hinterlasse. Ja. Und mir fehlt gerade auch das Wort. Wie übersetzt man am besten Legacy? Legacy ist schon Gott, Englisch. Vermächtnis ist das Wort, das wir gesucht haben. Ja. Und da merkt man ja auch schon extrem, inwiefern Aegon auch seinen Sohn verstanden hat. Nämlich, dass vor allem auch als Mittel zum Zweck, dass er seinen Sohn in erster Linie als Thronfolger gesehen hat. Und dass er seinen Sohn gar nicht als Individuum wahrnimmt, sondern quasi als immer in Bezug auf sich, so als Teil von sich selbst. Ja. Und das zeigt ja auch so ein bisschen seine Ich-Bezogenheit und seinen Ich finde auch Rassismus oder was auch immer, Er sagt ja auch in der Szene davor, als er das Valyrien-Modell kaputt schlägt, sagt er ja auch, they dare strike at me. Sie wagen es, mich anzugreifen. Genau, ja. Ich meine, das ist ja auch schon sehr bezeichnend dafür, dass er quasi nur sein Ego verletzt wurde hier gerade und nicht seinen Sohn getötet. Ja, das lässt tief blicken. So im ersten Moment. Ja, und das wird auch noch mal verstärkt direkt vom nächsten Satz. Er sagt nämlich, er denkt auch, dass Rhaenyra in Drachenstein über ihn lachen würde. Ja. Und das muss man sich mal vorstellen. Sein Sohn ist gerade gestorben und das ist das, was ihn plagt. Und natürlich, wie es ein Narzisst nun mal so tut, wirft er wild mit Schuldzuweisungen um sich, nämlich Richtung Alicent, Criston und Rhaenyra. Und Criston bekommt vielleicht zum ersten Mal so einen Hauch von Ärger. Ja. Das ist ein ganz neues Gefühl für ihn wahrscheinlich. Ja, dass er mal angeschissen wird für etwas. Und man muss dazu sagen, es wäre eigentlich, wenn wir wirklich mal bei der Logik von der Welt von Eis und Feuer bleiben, wäre es das Mindeste gewesen, den Lordkommandanten der Königsgarde zu entheben. Ja. Also zumindest, dass er nicht mehr der Lordkommandant ist, sondern nur noch ein Ritter der Königsgarde. Oder selbst, also eigentlich auch das nicht mehr. Halt an die Mauer. An die Mauer, eben. Das ist das, was ich hier eigentlich sagen möchte. Ich finde, das ist so, und das hat sich auch bereits durch Staffel 1 gezogen, und das hatten wir auch schon in der ersten Folge von der zweiten Staffel. Ich finde, ich bin immer so zu 95% super happy mit House of the Dragon, mit allen Folgen, und bin völlig außer mir vor Freude, liebe, was passiert, liebe, was ich sehe, die Inszenierung ist so, muah. Und dann gibt es aber diese Momente, in denen es sich nicht anfühlt, wie George R. R. Martin, wie die Welt von Eis und Feuer, weil sie nicht schlüssig sind, weil sie nicht der Logik dieser Welt folgen. Also nur mal ein Beispiel jetzt in dem Fall. Im Buch ist es anders, ganz wesentlich anders. Hier ist mit Criston etwas passiert, was in der Serie sicherlich auch noch passieren wird, was ich hier nicht spoilern möchte. Der im Buch erklärt, warum Criston halt nicht zur Rechenschaft gezogen wird, warum er hier nicht verantwortlich ist für den Tod von Jaehaerys. Und das ist halt hier nicht der Fall. Mhm. Ich wette, das kommt noch. Wobei, das wissen wir noch nicht, ob das kommt. Müssen wir mal gespannt sein. Aber das ist wieder so ein Moment, wo ich so das Gefühl habe, dass die Logik der Welt, die Lore, nicht so hundertprozentig begriffen wird oder dass zugunsten der Dramaturgie und der Spannung und der Adaption und so weiter und der Kürze, dass darauf gepfiffen wird. Ja. Das finde ich aber schade, weil so die ersten vier Staffeln Game of Thrones zum Beispiel hatten das nicht. Ja, genau. Ich finde, da wurden halt immer Konsequenzen gezogen. Ja. Ich meine, das ist ja auch eine Form von Plot-Armor, dass er niemals irgendwie dafür belangt wird, was er getan hat an schlimmen Sachen. Ich meine, in der ersten Folge, in der ersten Staffel von Game of Thrones stirbt Eddard Stark. Ja. Ja. Spoiler. Ja. Ja, aber das, also, ne, das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, aber wie gesagt, ich sag's ja immer wieder, dafür sind ja auch unsere Folgenbesprechungen da. Es gibt diese Momente, die mich abfacken. Ne, wir haben sie alle jetzt schon zu Genüge benannt, ich will das jetzt auch nicht nochmal wiederholen. Es war übrigens so, ein Kommentar war auch, dass ich sehr oft Kick the Dog erkläre. Das war auch ein Kommentar, muss ich auch sehr lachen. Aber es ist auch wichtig, das vergisst man ja. Es ist wichtig, außerdem, ich mache sowas, ne, damit das auch die Leute draußen verstehen, wir wiederholen auch teilweise wissentlich Dinge, weil wir immer bedenken müssen, dass es auch viele Leute gibt, die zum ersten Mal zuhören. Ja. Und die wollen wir genauso ins Boot holen wie alle anderen. Und wir wiederholen manchmal auch unwissentlich Dinge. Das passiert wahrscheinlich sehr viel öfter. Ja. Wahrscheinlich so Gags. Ja. Und manchmal wiederholen wir auch unwissentlich Dinge. Ja. Ne? Das passiert wahrscheinlich krass öfter, ja. Ja, gut, okay. So, bevor wir jetzt nochmal unwissentlich Dinge wieder. Okay, jetzt habe ich den Joke überstrapaziert. Otto wahrt noch den Anschein, nicht zu wissen, wer für Jaehaerys Mord verantwortlich ist, könnte man so sagen. Und ja, Aegon sagt natürlich frei heraus, er hat seine Leber auf der Zunge. Ne, wie geht das Sprichwort? Seine Leber? Sein Herz auf der Zunge? Ja, er hat auf jeden Fall seine Leber auf der Zunge, aber er hat auch sein Herz auf der Zunge. Ja. er weiß, dass es die Schwarzen waren und Otto will das natürlich, wie auch in der vorherigen Szene gesagt, er möchte das für die Grünen nutzen, egal wer am Ende für den Mord verantwortlich war. Also selbst wenn der Kopf einfach von sich aus abgefallen wäre, würde er dafür Rhaenyra verantwortlich machen. Also sie soll der Sündenbock sein. Und jetzt kommt wirklich die Packung, es soll einen Trauermarsch geben. Aber bevor wir dazu kommen, kommt erstmal ein anderer Freund herein, nämlich Larys Kraft. Ja. Und Larys droppt eine äußerst wichtige Info, während er sich langsam so in den kleinen Rat wieselt. Ja, er sagt, ich mag Füße. Ich mag Füße. So, jetzt ziehen wir alle unsere Schuhe aus. Nein, er berichtet, dass jemand gefunden wurde, ein Goldrock, also jemand von der Stadtwache. Und natürlich wissen wir, wer das ist, auch wenn dieser Spitzname in der Serie bisher noch nicht genannt worden ist. Blut. Und es kommt sogar noch dicker, Blut hatte sogar den Kopf des Kindes in einem Sack dabei. Ja, und Aegon möchte ihn natürlich gleich selbst killen, aber alle sagen jetzt mal ruhig, wir müssen ihn erstmal ausfragen, denn Jasper Wilde zum Beispiel möchte herausfinden, ob nicht etwa noch Spitzel in ihrer Nähe sind, die sie gerade belauschen und verraten. Und Aegon nennt ihn, und ich glaube, es passiert zum ersten Mal in der Serie. 100%. Ja. Eisenrute. Ja, sein toller Spitzname, der Doppeldeutige. Genau, also das im Buch kann man sich das immer ganz gut merken, wer das ist, weil dieser Spitzname einfach so einprägsam ist. Und der hat halt zwei verschiedene Erklärungen und die sind beide auf ihre Weisen ganz cool. Ja. Also die eine ist, er ist halt der Meister des Rechts und man sagt über ihn, dass er dass er so die Gesetze und das Recht immer sehr streng ausgelegt hat, also quasi mit einer Eisenrute regiert hat, könnte man sagen. Der Narr, Pilz, hingegen behauptet etwas ganz anderes. Er behauptet, ja, Jasper Wildes Glied wäre eine Eisenrute, weil er Dutzende Kinder hat. 30 Kinder oder sowas mit vier Frauen. Verschiedenen Frauen oder sowas gezeugt habe. Ja, was die Wahrheit ist, wissen wir nicht. Aber Pilz ist immer funny. Mhm. Ja. Jonas, wer von uns beiden wäre Pilz? Wir beide. Yeah. Schön. Gut, dass wir das geklärt haben. Die Frage hat mich verwirrt. Ich habe es auch sehr lange gebraucht, um zu antworten. Ja. Alles gut. Ja, Aegon ist frustriert. Er möchte natürlich. Von allen Folgengesprächen, die es auf der Welt gibt, ist unsere die pilzigste. Auf jeden Fall, ja. Ne? Mittlerweile gibt es auch recht einige Folgenbesprechungen zu House of the Dragons, habe ich gesehen. Also Gruß raus an alle. Aber wir sind die Original. Wir sind die Pilz. Wir sind die Pilzens. Wir sind Pilzens die Pilz der Folgenbesprechung. Absolut. Wir sind die echten Heckenlecker. Die Heckenlecker. Ja. Aegon ist frustriert. Er möchte auch Hecken lecken. Er möchte handeln. Das ist ja so das große Ding von Aegon. Er hat keinen Bock mehr, irgendwelche politischen Gespräche zu führen oder rumzusitzen und abzuwarten und irgendwelche Leute zu befragen und langsam zu agieren. Nein, er möchte endlich, dass was passiert. Und Otto hingegen, also Aegon will eigentlich den Tod seines Sohnes geheim halten und keine Schwäche zeigen, weil das ja zeigt, dass er verwundbar ist. Während Aegon sagt, ja, Moment mal, wir können das auch ummünzen. Während Otto sagt, und du hast gerade Aegon gesagt. Ach, sorry, während Otto sagt, wir könnten das doch, die Situation doch ummünzen und ich meine, wir werden sowieso Rhaenyra die Schuld geben, dann lass uns doch den Tod nutzen, um Mitgefühl beim Fußvolk zu forcieren. Also Mitgefühl zu erzeugen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist Otto plötzlich das Fußvolk so wichtig? Weil es gibt keine Demokratie, sie müssen keinen Populismus betreiben und auf Stimmenfang gehen oder sowas. Ihr könnt ja auch das, wie das ja auch oft eigentlich der Normalfall ist, ihnen könnte ja das Fußvolk völlig egal sein. Nichtsdestotrotz ist die Stimmung im Reich sicherlich auch wichtig. Gerade in so einem Bürgerkrieg. Das verbreitet sich ja auch. Natürlich. Also diese Info, wie das war. Und das geht auch auf verschiedene Häuser und Lords über, natürlich, wie auch was beim Fußvolk ankommt. Und auch noch so ein Faktor, der mir persönlich noch so eingefallen ist, gerade was auch die Moral angeht von Soldaten und so weiter. Da, weil die kommen ja ganz oft. Das sind ja nicht nur Ritter. Ja. Ich meine, der Großteil dieser Armeen besteht ja aus Menschen, die. Menschen wie du und ich, Jonas. Menschen wie du und ich, genau. Ja. Sind keine Lords und Ritter. Ja, die in Königsmund Braunes essen. Ja. Wo wahrscheinlich irgendwelche Ratten, wo Rattenfleisch und Leichenteile von irgendwelchen Menschen noch drin steckt. Und, ja, aber es gibt ja die gewisse Würze. Auf jeden Fall. Ja. Gut, man könnte jetzt natürlich argumentieren, warum hat Otto keinen Trauerzug gemacht, als Rhaenys Hunderte oder Tausende vom Fußvolk gekillt hat? Da hätte man ja auch so eine Propagandazeremonie machen können. Das wäre ein ziemlich langer Trauerzug geworden. Ja, aber man hätte ja zumindest da auch mal was machen können, ein bisschen die Propagandamaschinerie rühren können. So einen Blumenkranz aufstellen. Oder eine, ja, oder sowas wie eine Schweigeminute oder so. Ich weiß nicht, ob das schon in Westeros angekommen ist. Ja. Naja, ja, aber jetzt erfahren wir halt so richtig, was Otto machen möchte. Er möchte das tote Kind durch die Straßen ziehen und den kopflosen Jaehaerys dem Volk zeigen. Mhm. Und das ist natürlich ein irrer Plan. Aegon und Alicent protestieren sofort. Und Otto sagt hier halt auch, dass er seinen Enkelsohn geliebt hat. Und weißt du was? Ich glaub's ihm sogar. Ja, so ein bisschen. Dafür das, was er gerade für ihn getan hat. Das, ich, nee, das glaube ich auch. Aber ich finde auch, was ein bisschen beachtlich ist, dass Aegon hier zum ersten Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass er jetzt so realisiert, dass das halt gerade sein Sohn ist, mit dem was gemacht werden soll. Mhm. Also, dass es jetzt gerade nicht um ihn geht, sondern wirklich so um seinen Sohn. Ja. Und dass er, dass er nicht will, dass er wie so ein toter Hund durch die Straßen gezogen wird. Ja. Ja, gleichzeitig verrät es ja auch sehr, sehr viel über Ottos Opportunismus, wie zweckgerichtet er handelt. Und er sagt ja auch, Jaehaerys wird für uns mehr erreichen als 1000 kämpfende Ritter. Ja. Also, das ist ja schon äußerst heftig. Und ja, dieser Dialog von Alicent und Otto in der ersten Folge hat auch gefruchtet. Alicent stellt sich auf seine Seite. Die beiden agieren gemeinsam im kleinen Rat als die Grünen, als die Hohen Turms. Ja. Sie haben jetzt wieder zueinander gefunden. Und ja, sie sagt im Prinzip sowas wie, im Spiel der Throne muss man die Trauer auch mal hinten anstellen. Ja. So, mein Vater hat recht. Und da merkt man auch wieder, wie sehr sie ihm ähnelt. Weil anfangs war sie ja noch so sehr abgeneigt von dieser Idee überhaupt, das auszunutzen und dann auch noch einen Trauerzug zu machen. Und innerhalb von Minuten ändert sie ihre Meinung. Ja. Weil sie ja wahrscheinlich auch weiß, ey, ist ja auch wichtig, diesen Krieg zu gewinnen. Ja. Weil wenn die den Krieg nicht gewinnen, dann sind wahrscheinlich auch ihre anderen Enkel und Kinder tot. Ja, absolut. Aber dann kommt ein großes Aber, von dem Alicent auch so ein bisschen erstaunt ist. Die Frauen sollen am Trauerzug teilnehmen. Und zwar nur die Frauen. Also nur Alicent und Helena. Und ja, das spricht natürlich auch so ein bisschen für dieses patriarchale System, dass die Frauen natürlich da sitzen und trauern sollen und ihre Trauer nach außen in die Welt tragen sollen und quasi das schwache Geschlecht sein sollen, während die Männer natürlich auf gar keinen Fall Schwäche zeigen sollen. Der König darf da nicht sitzen und heulen oder was auch immer. Ja, ich glaube aber auch bei Aegon, das ist halt so eine Wildcard, dass Otto nicht will, dass der aufs Volk so in die Straßen losgelassen wird. Ja. Weil es könnte ja alles Mögliche passieren bei ihm. Aber er könnte ja auch mit auf diesem Wagen sitzen als Großvater des Kindes und Hand des Königs. Ja. Aber auch er kann nicht so gut weinen. Ja, stimmt. Na, ich wette mit dir, Rhys Ifans kann wunderbar weinen. Ja, so ein großartiger Schauspieler ist dieser Mann. Aber ja, wir gehen dann in Helenas Gemach, denn Alicent kommt zu Helena, die am Betttuch ihres Sohnes schnüffelt. Ja. Ich weiß nicht, wie man das anders formulieren soll. Es ist für mich immer niederschmetternd, eine Mutter zu sehen, die gerade ihr Kind verloren hat. Was hat das mit dir gemacht, emotional? Das war traurig. Weil ich meine, Helena ist so eine der unschuldigsten Figuren, die man sich in dieser ganzen Serie vorstellen kann. Ja. Also, wir haben nicht viel von ihr gesehen. Wir kennen sie quasi nur durch so zwei Charaktereigenschaften ungefähr. Sie ist so ein bisschen weird und ruhig. Aber sie ist halt aber auch so, das macht sie ja irgendwie sympathisch. Sie ist nett, so zurückhaltend. Und sie interessiert sich gar nicht für diese ganzen Intrigen, Morde, Krieg, Totschlag. Das ist nicht so ihr Ding. Sie ist halt so... Ja, vor allem, einfach. Du als jemand aus dem Schwarzwald, der aus einem Dorf kommt, hast natürlich eine besondere Sympathie für eine Figur, die mit ihrem Bruder verheiratet ist. Ja, das stimmt. Ja, im Buch, wir haben es ja jetzt auch schon oft genug gesagt, ich meine, ab und zu wiederholen wir ja unwissentlich Dinge. Im Buch versinkt sie in eine tiefe Depression, weil sie halt diesen Sohn Maelor an der Backe hat, in Anführungsstrichen. Also das Kind, das sie zum Sterben auserkoren hat. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Ja, aber also sie hat ein Kind verloren und das andere Kind hat sie quasi so ans Messer geliefert und gibt sich aber jetzt die Schuld dafür. Genau. Ja. Aber jetzt hat sie ja immer noch Jaehaera theoretisch. Aber natürlich, diese Trauer ist äußerst schwer zu begreifen. Und ich glaube, für manche Menschen muss das teilweise hochgradig traumatisch sein, das gerade in dieser Serie zu sehen. Genauso wie, ich erinnere mich noch zurück an Staffel 1, Folge 1, in der Folge, in der Emma Arryn, oder also die Viserys Frau Emma, im Kindbett verstirbt. Da haben wir auch schon gesagt, boah, das muss für manche Menschen wirklich unglaublich also unerträglich sein, das zu sehen. Und ich glaube, hier ist das auch der Fall. Und hier hat mich Fia Sabans Schauspiel auch sehr überzeugt. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ganz viel Liebe an alle Menschen da draußen, die eine nahestehende Person verloren haben. Ich glaube, diesen Schmerz kennen wir alle. Mhm. Ja. Warum lachst du? Jonas, warum lachst du? Plötzlich ist er voll die Stimmung. Fucking Psychopath. Warum lachst du? Komplett geschwenkt. Warum lachst du? Du hast irgendwie über Sex, so Drugs und Rock'n'Roll geredet. Und warum lachst du? Schau dann an alle Leute, die jemanden verloren haben. Warum lachst du? Nee, du hast recht, aber das war so unerwartet gerade. Das war auch ein bisschen Absicht. Ein bisschen. Irgendwann zwischendrin habe ich gemerkt, wo führt das hin, was ich gerade sage? Und dann dachte ich mir, ich habe übrigens noch einen interessanten Funfact zu ihrem Gemach, zu Helenas Gemach. Und zwar ist die ja eingezogen, hat das ja alles so ein bisschen innenarchitektmäßig umgestellt. Eingerichtet, ja. Gerichtet in Architekt. Ich bin der König von Deutsch. Du bist der König des Wortes. Ja, und in der Behind-the-Scenes-Material haben die gezeigt, dass Helena ganz viele Zeichnungen auf ihre Wände gemalt hat. So, das sieht halt auch aus, als ob das aus ihren Visionen kommt oder sowas. So ein bisschen abseitiger. Und dass sie eine sehr große Sammlung hat an Insekten. Ja, ja. Ist das nicht auch sowas, was viele Menschen mit Schizophrenie und sowas machen, also Menschen, die Stimmen hören und sowas. In Filmen oder, zumindest schon, ja. Also ich glaube, da werden auch oft die Zeichen, die machen sehr, sehr wirre Zeichnungen oft. Ja. Aber also, wir sind weder Rechtsexperten, noch sind wir Psychologie-Experten. Noch rechtsextrem. Also. Ja, das sind wir auch nicht, genau. Ja. Aber wir sind recht extrem cool. Ja. Oh Gott. Das klingt wie so eine Werbekampagne von der NPD. Wir sind nicht rechtsextrem cool. Wir sind nicht rechtsextrem, aber wir sind recht extrem cool. Ja. Trotzdem, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, an der Leber vorbei, wie herzlos es ist, dieser trauernden Mutter vorzuschlagen, jetzt ihre Trauer durch die Stadt zu tragen und dem gesamten Fußvolk zu zeigen. Und wir wissen überhaupt nicht, also wir wissen gerade noch gar nicht, wie Helena das verarbeitet. Und wir wissen zum Beispiel, wir haben auch nie erfahren, und ich kann mich auch nicht an eine Szene erinnern, in der das in irgendeiner Form erklärt wird oder auch im Buch irgendwie beschrieben wird, ob Helena überhaupt je ein Interesse daran hatte, Aegon zu heiraten. Ich meine, Aegon war ein ziemliches Monster. Ja. Er ist, wer er ist. Ich glaube jetzt nicht, dass sie so wirklich Interesse dran hatte. Aber ich glaube, sie lebt auch so ein bisschen in ihrer eigenen Welt und alles andere passiert halt so. Also es gibt Targaryen-Könige, die haben eher aus Pflichtbewusstsein die eigenen Schwestern geheiratet. Das könnte halt hier auch so der Fall sein. Und dann gibt's aber wiederum andere, die total verliebt sind in ihre Geschwister, so verstörend das auch sein mag, wie zum Beispiel Jaehaerys und Alysanne beispielsweise. Ja. Die sollten sogar eigentlich voneinander ferngehalten werden und haben dann aber trotzdem ihren das war eigenen, der Reiz dafür. Ihren eigenen Willen durchgesetzt und trotzdem einander geheiratet. Ja. Das war, genau, das waren Alyssa und ihr Mann, der eine Baratheon. Rhaegar Baratheon? Genau, ist egal. Für alle Buchleser, ihr wisst, wen ich meine. Ist ja auch gerade nicht so wichtig. Alicent ist, das merkt man, wir haben es eben schon gesagt, mittlerweile komplett auf demselben Trip wie ihr Vater. Und möchte, und das ist auch so irgendwie so ein Otto-Move, mich hat es an die Situation erinnert, in der Otto seine eigene Tochter quasi prostituiert hat und auf den König angesetzt hat, so ja. Bezirzt den doch, so ne, sorgt dafür, dass du die Königin wirst und die Hohenturms mehr Macht im Reich erhalten. Sie möchte quasi im selben Atemzug versichern oder sicherstellen, dass Helena nichts über die Affäre mit Criston Kraut ausplaudert. Ja. Das ist schon ein starkes Stück. Das ist ja auch, wir müssen ja davon ausgehen, dass das auch das, also nach dem Tod, das ist ja das zweite Gespräch zwischen Alicent und Helena. Ja. Das ist schon heftig. So, so, ja, dein Sohn ist gestorben, aber das könnten wir ausnutzen. Übrigens, das mit meiner Affäre, das erzählst du nicht. Genau. Das ist ganz schön geschmacklos, ne? Ja, das ist richtig kaltblütig. Ja, das ist so, als würde man lachen, wenn jemand sagt, wir fühlen mit allen Menschen da draußen, die schon mal eine Person verloren haben. Ja. Ja. Freaks. Ja, auf jeden Fall. Ja. Na gut, dann die Grünen verlieren mal wieder keine Zeit. Es geht direkt weiter. Wir sind, gar nicht. Nee, wir sind auf den Straßen von Königsmund. Das wird nicht auf die nächste Folge verschoben. Nee, es passiert in der nächsten Einstellung. Schnitt. Also ich könnte mir auch noch gut vorstellen, dass das einfach so am nächsten Tag ist. Ja, ja. Also das ist wirklich, ich habe sogar gedacht, dass es vielleicht sogar am selben Tag ist. Also ja, kann auch sein. Ja. Die brauchen ihren. Ja, wobei der Kopf muss angenäht werden von den beiden Schwestern. Ja, ich habe ja auch schon mal so eine Hose geflickt. Das geht relativ schnell, wenn man nähen kann. So sah es auch ein bisschen aus. Ja, stimmt. Ich dachte, du meinst meine Hose. wir sind auf den Straßen von Königsmund. Der Trauerzug beginnt. Helena und vor allem, wir machen so billige, schlechte Witze, während eigentlich hier in der Serie was Dramatisches passiert. Aber das ist ja auch so ein bisschen, wir müssen ja auch irgendwie die Trauer verarbeiten und damit ja, klarkommen. Humor ist sein. Das ist jetzt unser Comic Relief. Humor ist unsere Katharsis, ja. Genau. Ja, die Grünen sind komplett in Schwarz gekleidet und tragen Trauerschleier, also Helena und Alicent, und sitzen auf diesem Wagen, der durch die Straßen zieht. Aber man merkt auch direkt, wir sind mitten in 1984. Es ist eine einzige Propaganda-Veranstaltung. Jonas mag coole Gegenstände in House of the Dragon. Das Kind? Jetzt bin ich gespannt. Nein, den Stab. Ich habe ihn den Shame-Stab getauft. Da gibt es ja diesen Typen, der diesen Zug vorangeht. Der Bärtige. Dieser Marktschreier quasi. Und wie in der fünften Staffel von Game of Thrones, wo Cersei durch die Straßen Königsmund getrieben wird mit Shame, Shame, ja. Sagt er hier quasi so Shame on Rhaenyra. Also genau. Im übertragenen Sinne. Behold the works of Rhaenyra Targaryen, pretender to the throne, Kingslayer. Behold the works of Rhaenyra the cruel. Ja, Rhaenyra die Grausame. Das auch wirklich jeder versteht. Dieses Kind wurde von Rhaenyra Targaryen so quasi mit ihren eigenen Händen umgebracht. Genau, Rhaenyra ist nach Königsmund in den Roten Bergfried gereist und hat dieses Kind, hat ja. Dem den Kopf abgerissen. Und ja, es ist auch die niemand sitzt höher oder befindet sich auf einer höheren Ebene, also wirklich örtlich, als die beiden Frauen, als Alicent und Helena. Die werden quasi auf ein Podest gestellt, auf eine Bühne, weil genau das passiert hier gerade. Ja, es wird so inszeniert, es ist ein Theaterstück, während Rhaenyra halt auf ganzer Linie denunziert wird. Und wie bei einem Theaterstück ist halt auch die Symbolik extrem entscheidend. Wir sehen bereits die Flaggen, da ist das Targaryen-Wappen allerdings auf grün. Mhm. Also wir sehen, dass das schon längst in die Welt hinausgetragen wird. Wobei man sagen muss, die Ritter tragen noch das Wappen auf schwarz auf der Brust. Aber ja, mich hat es auch nicht nur an die Shame-Szene erinnert, sondern auch an die an meine eigene Schulzeit. Genau. Nee, wie Joffrey auf der Straße angegriffen wurde vom hungernden Volk. Ja, stimmt. Ja, wir sehen ja auch, dass Jaehaerys einfach der Kopf angenäht wurde. Und ich habe übrigens auch mal gelesen, dass viele Probleme haben, die Namen Jaehaerys und Jaehaerys auseinanderzuhalten. Da ist mir aufgefallen, stimmt eigentlich, das ist eigentlich nur ein Buchstabe im Prinzip, der anders ist. Quasi. Also im Phonetischen. Ja. Jaehaerys wird ja ohne das E nach dem A geschrieben. Ja. Ja, Wayne. dann wird umgeschnitten. Wir haben quasi so eine kleine Parallelmontage, denn Larys verhört derweil in den schwarzen Zellen Blut. Und das ist ja auch so ein spannender Gegenschnitt. Wir haben zum einen diese Show der Grünen, die da in der absoluten Öffentlichkeit passiert, wo Glocken geläutet werden. Das sollen so viele Menschen wie möglich mitbekommen. Und das wahrlich Grausame und Politische spielt sich aber hinter verschlossenen Türen in der Dunkelheit ab. Ja, und bevor Laris überhaupt auch nur ein Wort sagt, er muss nur die Folterinstrumente auspacken, Blut snitcht sofort und sagt, Daemon war's? Und ich hatte Unterstützung von einem Rattenfänger. Das fand ich tatsächlich ziemlich witzig. Ich auch. Dass er keine Sekunde ausgehalten hat. Aber auch so absolut nachvollziehbar irgendwie. Ja. Genau. Ja, es wird ihm aber, und das werden wir später herausfinden, es wird ihm nicht viel nützen. Mhm. Laris sagt zwar, er wird ihm nicht wehtun, und ich glaube, Blut freut sich im ersten Moment so ein bisschen, weil er denkt wirklich, oh Gott, ich werde verschont oder an die Mauer geschickt oder was auch immer. Aber dann kommt der König höchstpersönlich rein. Und jetzt haben wir einen Moment von Alper mag coole Gegenstände aus House of the Dragon. Euer Lieblingsformat. Ich bin nämlich der Einzige, der das je gemacht hat. Deins heißt so, Alper mag krasse Waffen aus House of the Dragon. Stimmt eigentlich, ja. Flash. Genau. Und dann so ein Metal-Riff darunter. Ja, sehr cool. Aber wirklich, dieser Streitkolben von Aegon, ja, mit dem er Blut den Schädel einschlägt. Das sieht aber auch so aus, so ein bisschen aus wie so eine Zeremonienwaffe oder? Ja, irgendwie sowas. Oder wie so, ja, so der hochoffizielle, das Tötungsinstrument des Königs. Ja, was auch immer es ist, es sieht saugeil aus. Also wirklich. Ja. Und ich dachte mir aber auch in dem Moment, es gibt eigentlich in der Welt von Eis und Feuer schlimmere Arten zu sterben, weil, also zum einen. Geht schnell dann, oder? Also, es sieht aus, als ob das relativ schnell zu Ende ist. Also, mein erster Gedanke war, wird man nicht dann vom ersten Schlag relativ schnell ausgenockt? Ich glaube schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Also, um Himmels Willen. An alle. An Marc Benecke da draußen, sag uns bitte, weil du weißt sowas, wie sehr tut das weh. Aber das meinte ich nicht nur, was die Schmerzen angeht, sondern auch, er wird gerade vom König höchstpersönlich erschlagen. Also auch das ist ja so eine gewisse. Ist es dann Ehre. Nicht sogar in gewisser Weise ein Ritterschlag? Quasi, ja. Oh, das ist der Königsschlag. Ja. Sir Blood. Ja. Zurück auf den Straßen von Königsmund gibt Alicent ihrer Tochter Beistand. Und ich sagte eben, man erlebt selten mütterliche Momente von Alicent, hier hingegen vielleicht schon. Wobei auch da muss man sagen, das könnte ebenfalls nur Show sein für das, ja, Volk. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie hier gerade ihrer Tochter beistehen muss. Denn die Situation ist für Helena nur äußerst schwer zu ertragen, ihre Trauer so nach außen zu tragen. Weil ich meine, es wird so viel von ihr abverlangt. Sie ist ja ein Mensch, der, ich glaube, und hier, ne, um Himmels Willen, ich bin kein Psychologe. Ich glaube, das nennt man eine schizoide Persönlichkeit. Das sind so Menschen, die sich so eine Fassade aufbauen. Meistens haben die, kommt das daher, dass man irgendwie was sehr viel traumatisch erlebt in der Kindheit oder sehr viel alleingelassen wurde und sowas, und dass man dann eine Fassade aufbaut, um ja mit diesen Momenten irgendwie klarzukommen. Ich glaube, das hat nichts mit Schizophrenie oder sowas zu tun. Mhm. Ich glaube, das nennt man schizoide Persönlichkeit. Habe ich mal so gelesen. Mhm. Und gerade, dass diese so eine Figur und so eine Persönlichkeit dann als Schauspielerin quasi auf diese Bühne gestellt wird, in Königsmund, und ihre Trauer nach außen tragen soll, um Propaganda zu betreiben, das ist natürlich, das passt gar nicht zu Helena. Ja, und dann gibt es ja auch noch diesen Moment, wie der Trauerzug aufgehalten wird und sie mitten in dieser Menge zum Halt kommen und alle auf sie zuströmen. Genau. Das ist ja nochmal zusätzlich ein Stressfaktor. Genau. Der Wagen bleibt nämlich im Schlamm stecken. Und übrigens, mir ist das auch mal passiert mit einem Traktor. Ist quasi genau dieselbe Situation gewesen. Hast du auch einen Trauerzug geleitet oder was? Nee. Wir haben Holz gesammelt. Egal. ja, Helena hält das fast nicht aus, als der Wagen zum Stillstand kommt. Und natürlich befürchtet man, als der Wagen beginnt zu wackeln und man versucht, den da rauszuziehen. Natürlich. Sorry, ist der erste Gedanke, dass der Wagen umkippt und Jaehaerys vielleicht die Straße entlang rollt und der Kopf vielleicht sogar abfällt. Ich hab's schon kommen sehen. Also ja. Ich hab schon fest damit gerechnet, dass sowas passiert. Währenddessen regnet übrigens auch noch grünes Konfetti, um diese Show so absolut perfekt zu machen, also noch abzurunden. Und wir sehen, Helena ist kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Und ja, gerade hier habe ich mich sehr an die Aufstände in Königsmund zurückerinnert, als Joffrey von der Meute angegriffen wird. Ja. Und ich meine, frag mal Lolis Schurwert, was passiert, wenn die Meute in Königsmund gerade im Flohloch oder so eine adlige Frau in die Finger bekommt. Das ist kein guter Flashmob. Das ist kein, nee, das ist nicht angenehm. Ich habe übrigens noch so ein kleines Detail, was ich gerne besprechen würde. Und ja. zwar auf dem Totentuch von Daenerys ist eine Eule zu sehen. Ja. Und da habe ich mich gefragt, warum ist da eine Eule drauf? Und ich habe so ein paar interessante Facts mitgebracht. Im Mittelalter. Bei Eulen? Ja, im Mittelalter galt der Waldkauz als Totenvogel. Der Waldkauz ist eine Eule. Genau. Oft war es nämlich, zur Stelle anscheinend, wenn dann Menschen im Sterben lagen. Und sein Kuit, Kuit wird als komm mit, komm mit ins Jenseits quasi so. Oh, das ist total schön. Und. Es hat was Poetisches. Ja, jetzt wird es nicht so schön. Leute wollten den Tod dann halt abschrecken und die haben dann Eulen geholt, Kauze, Waldkauze, oh haben die getötet und an die Haustür genagelt. Ah, okay, das ist wiederum uncool. Ja. Und ein Waldkauz oder eine Eule ist auch auf dem, glaube ich, auf der griechischen Euromünze drauf. Okay. Und du hast diese Eule aber definitiv in der Qualität unseres Streams und so weiter. Ja, das war auf jeden Fall eine Eule. Cool. Ich weiß auch nicht, was der Unterschied zwischen einem Waldkauz ist und einer Eule oder ob ein Waldkauz eine Eule ist. Ja. Aber das sind halt diese Fliegeviecher, die Ja. Aber ich mag dieses Trauertuch. Alper mag coole Gegenstände aus House of the Dragon. Nein, Jonas mag coole Gegenstände. Alper mag coole Gegenstände aus House of the Dragon. Alper mag nur krasse Waffen, Sex, Gewalt, Drogen. Ja, das war. Und damit kommen wir nach Drachenstein in den Schwarzen Rat mit Rhaenyra Targaryen. Der Schwarze Rat berät nämlich über den Tod und den Trauerzug von Jaehaerys. Und dort gibt es dann auch Vermutungen, dass Rhaenyra tatsächlich selbst den Meuchelmord angeordnet haben soll. Also die Propaganda der Grünen hat gewirkt. Maester Gerardis sagt, dass Nachrichten ins ganze Reich verschickt wurde. Und wem werden wohl die meisten glauben, wenn gesagt wird, hey, hier wurde ein Kind getötet und das waren die Grünen. Eine Lüge ist schon zweimal um die Welt gereist, während sich die Wahrheit noch die Schuhe bindet. Oh, eine alte Binsenweisheit. Ja. Rhaenyra lässt es auf jeden Fall die Wachen verdoppeln, aber nicht nur auf Drachenstein, sondern auch auf Driftmark. Und das hätten die in Königsmund auch mal machen sollten. Wachen. Ja, vor allem nach dem Tod von Luke. Sie will aber jetzt zum Beispiel nicht, dass Jace auf Vermax Königsmund beobachtet, weil sie wahrscheinlich immer noch so im Hinterkopf hat, ey, ich habe gerade einen Sohn gestorben. Wenn ich jetzt meinen zweiten nach Königsmund schicke, ist er vielleicht auch tot. Nicht noch ein Strong Boy soll ein Dead Boy werden. Sagst du jetzt immer so schlaue, kryptische Sprüche? Ja, der war nicht sehr schlau, der Spruch gerade. Aber ja. Lord Bartimus Celtiger sagt, der Tod von Jaehaerys hat das Vertrauen in die Schwarzen und Rhaenyra erheblich geschwächt. Und das halt zum blödesten Zeitpunkt überhaupt, zum Beginn des Konflikts, des Tanzes der Drachen, des großen Bürgerkriegs, wenn jede Hilfe wichtig ist. Die Leute werden es natürlich glauben und ja. Mich hat übrigens Bartimus Celtiger irgendwie so ein bisschen an Otto erinnert. Das ist quasi Rhaenyras Otto in so manchen Szenen. Ja, nur nicht so einflussreich. Ja, definitiv nicht. Und nicht so wichtig, aber. Valyrisch. Ja. Die Celtigers. Genau. Sogar Sir Alfred Broome hält es für möglich, dass Rhaenyra so impulsiv gehandelt hat und dass sie quasi diesen Mord angeordnet hat. Und Rhaenyra ist ja empört darüber, weil sie gerade selber ein Kind verloren hat. Und übrigens, das Haus Broome ist tatsächlich aus den Westlanden. Mhm. Und ich finde, das ist immer interessant, wenn du von manchen Häusern so mitbekommst, zu wem die gehören, dass es für diese Häuser dann innerhalb von diesem Gesamtkonstrukt so schwierig wird, weil die Westlande gehören zu den Lannisters. Ja. Und dieser Sir Alfred Broome ist es gerade auf Seiten der Schwarzen, also bei Rhaenyra. Ja. Und das wird wahrscheinlich auch für Konflikte sorgen. Auf jeden Fall. Genauso wie bei Lord Bienengraben, der aus der Weite kommt, aber die Weite halt so krass von den Hohen Turms beeinflusst ist. Ja. Also Bürgerkrieg innerhalb vom Bürgerkrieg. Auf jeden Fall. Aber über das Haus Broome weiß man leider so bisher noch nichts. Und trotzdem muss man sich das auch mal vorstellen, wie kackendreist eigentlich diese Bemerkung von Sir Alfred Broome ist. Ja. Ich weiß nicht mehr, wer im Hintergrund das war. Ich habe gerade die Serie nicht mehr, also die Szene nicht mehr hundertprozentig im Kopf. War es Eric oder so, irgendeiner, den böse anguckt. Der guckt ihn richtig böse an. Ja, ich meine, Sir Alfred Broome sagt halt gerade wirklich so: Ey, Rhaenyra, warst du das wirklich nicht? Und Rhaenyra rastet daraufhin natürlich komplett aus. Ja, ich könnte es jetzt verstehen, so ein bisschen, aber ja. Was? Also, das zeigt zum einen so, Also die, also A, die Propaganda ist bis in den Schwarzen Rat vorgedrungen. Ja. Aber zum anderen, es ist ja auch nicht hundertprozentig unbegründet, denn es war ja Daemon. Also von daher. Und der schaut auch nur belustigt zu, denn den scheint es irgendwie zu freuen, Chaos zu sehen. Den Krieg eskalieren zu lassen. Der kleine Joker. Aber genau in dem Moment versteht Rhaenyra ja auch, dass er es war. Man sieht so richtig im fantastischen Schauspiel von Emma Darcy. Ich finde Emma Darcy großartig. Man sieht so richtig diesen Moment, wo es so Klick macht. Ja. Und damit wechseln wir auch direkt zur nächsten Szene. Oder hast du noch hier was hinzuzufügen? Lediglich, also jetzt beginnt halt diese Propagandamaschinerie, Propaganda gegen Propaganda. Team Schwarz argumentiert ja vor allem mit dem Tod von Lucerys im Reich und Team Grün natürlich jetzt mit dem Tod von Jaehaerys. Ja, aber der Tod von Luke ist wahrscheinlich schon so kalter Kaffee und wird es halt von dem krasseren Tod von Jaehaerys überschattet. Ja, außerdem, Luke ist Fischer jetzt in einem Fischerdorf. Mit Amnesie. Stimmt, ja. Weiß nur keiner. Genau. Ja, wir wechseln in Rhaenyras Gemach und sehen einen Streit, einen aufkommenden Streit zwischen Rhaenyra Targaryen und ihrem Mann Daemon. Daemon bezeichnet den Tod von Jaehaerys als, in Anführungsstrichen, Upsi. Fehler. So wie aber auch schon Otto und Aegon zum Beispiel im Grünen Rat den Tod von Luke als Fehler bezeichnet haben. Ja. Aber beides waren ja keine Fehler, beides waren Verbrechen. Ja, man sieht halt auch, dass Daemon genau wie Otto so sehr zweckgerichtet denkt, sehr zweckorientiert handelt. Der will Blut sehen, der will Action haben. Also zu keinem Zeitpunkt wird Jaehaerys richtig als Mensch wahrgenommen, als Kind. Ja, genau. Aber Rhaenyra sagt, dass Daemon ihr erheblich geschadet hat, ihr, ihrem Ruf und halt auch ihrem Anspruch auf den Eisernen Thron. Weil wer will einen Kinslayer, also nicht einen Königsmörder, sondern einen Familienmörder auf dem Thron sitzen haben. Aber außerdem sagt sie halt auch, sie argumentiert ja auch sehr moralisch und sagt, du hast ein Kind töten lassen, ein Kind. Ich muss hier aber auch noch mal sagen, also man muss ja auch dieses Konzept der Kindheit ja eigentlich auch noch mal bedenken. Ich meine, die Welt von Eis und Feuer oder Game of Thrones, House of the Dragon ist halt Mittelalter-Fantasy. Und im Mittelalter waren Kinder natürlich in erster Linie erstmal sowas wie junge Erwachsene und mussten früh arbeiten. Nichtsdestotrotz, auch im Mittelalter wurde schon verstanden, dass Kinder besondere Bedürfnisse haben und auch spielen müssen und auch erstmal besonderen Schutz brauchen, reifen müssen. Es gibt ja auch in Game of Thrones sowas wie die Kinder des Waldes und das Wort Kind gab es sowohl in dieser Welt als auch im Mittelalter und das zeigt ja schon, dass das Konzept einer Kindheit schon durchaus geläufig war. Also meine erste Reaktion war, warum wird die jetzt so sauer wegen, weil ein Kind gestorben ist? Das wirkte so ein bisschen, als würden die so sehr mit modernen Moralvorstellungen an diesen Mord rangehen. Aber nein, das ist, das ergibt schon Sinn. Und wir erfahren es auch, dass Rhaenyra nie so zu 100% ihrem Ehegatten Daemon vertraut hat und sich eher als Werkzeug fühlt, um dass Daemon an seine gestohlene Erbschaft kommt. Also, dass er quasi König wird. Über so einen Umweg ist er jetzt ja König geworden, quasi. Ja. Aber es ist natürlich auch die Frage, ob man ihn jetzt auch als König bezeichnen würde oder nur als. Weißt du, er wird immer Consort genannt. Ja, gut, aber in Staffel 1 wollte er doch auch König werden. Also, weil Rhaenyra ist ja eigentlich die gekrönte Königin und er ist ja nur die King Consort. Die First Lady quasi. Genau. Aber er ist ja quasi dadurch auch der König? Ja, er ist ja. Aber halt nicht so richtig. Also auf Englisch heißt das, glaube ich, wie du es schon gesagt hast, King Consort. Ja. Nicht der regierende König, sondern quasi der First Man. Ja. Quasi. Sie sagt ihm ja auch, sie wirft ihm ja quasi vor, du bist. Daemon sagt, es war ein Upsi-Daisy, sorry. So, ich habe Aemons Tod angeordnet. Und sie sagt, ja, aber du hast ihn ja wohl befohlen. Wenn Aemon nicht da ist, dann wird schon auch irgendwie jemand anderes passen. Und die Sache ist, das wissen wir nicht. Also auf die Frage von Käse, das fragt nämlich Käse in Folge 1, was soll ich denn tun, wenn Aemon nicht da ist, wurde weggeschnitten. Das heißt, wir haben die Antwort von Daemon gar nicht mitbekommen und wissen nicht, ob Daemon gesagt hat, ja, dann kehrt zurück, macht nichts, oder ob er nichts gesagt hat, oder ob er gesagt hat, ja, dann wird auch schon jemand anderes passen. Hauptsache ist es halt das ist natürlich die wahrscheinlichste Variante, aber wir wissen es nicht. Und leider macht das House of the Dragon auch öfter, so in wesentliche Momente wegzuschneiden. Haben wir schon in der letzten Folgenbesprechung besprochen, mit der Nachricht von Lukes Tod an Jace. Zum Beispiel, also solche Momente werden gerne übersprungen. Und klar, vieles ist okay, vieles ist auch, sollte man dem Publikum auch zutrauen können, sich das in seiner eigenen Fantasie zurechtzulegen. Aber manchmal ist es auch ein bisschen schade. Ja, das stimmt. Aber Daemon fühlt sich durch Rhaenyras Aussage, dass er sie nur als Werkzeug benutzen will, finde ihn nicht gut. Er explodiert. Und ich finde es auch cool, wie er so diesen Kelch und den das ist ein cooler Move, ja, ne? Ja. Das eine ist in die eine und der andere in die andere Richtung so weggeschleudert und stürmt. So ein Schlagzeuger. Genau, stürmt auf Rhaenyra zu. Und man sieht schon, er will ihr eigentlich an den Hals, so wie wir es in der letzten Folge der ersten Staffel gesehen haben, wo sie gerade Königin geworden ist und er trotzdem sie versucht so zu unterdrücken. Man sieht aber, dass er sich zurückhält und versucht, vernünftig zu sein oder vielleicht auch nur vernünftig zu spielen. Naja, also ja, also das ist ja auch so typisch hochgradig manipulativ, also ja. Gewalt anzuwenden und immer wieder Liebe zu entziehen, aber dann in anderen Momenten, bevor halt die Gegenperson sich auch aus dieser Situation dann, bevor die Gegenperson das weggehen kann aus dieser Situation, ihr auch immer wieder dann Liebe zu schenken, ja. Um sie halt zurückzuziehen. Genau, er streichelt also ihr ja dann auch ihre Wange. Genau, ja. Also das ist ja leider landet man ja genauso schneller, als man denkt, in so einer Spirale der Manipulation und häuslichen Gewalt. Ja. Und ja, das ist äußerst perfide, aber ja. Auch leider alltäglich, leider, ja. Bei vielen Menschen. Aber das Ding ist, dass Rhaenyra das jetzt langsam durchschaut und es kommt wirklich zu so einem Gespräch, das die wahrscheinlich schon sehr lange hätte führen müssen, wo sie mal vieles ausspricht, was sie schon lange gedacht hat. Ja, Daemon kontert und sagt, eigentlich war ich dir doch immer ergeben und ja, ich vergisst dabei völlig, was heißt vergisst, er erwähnt natürlich nicht, wie er sie nach ihrer Krönung zum Beispiel gewürgt hat oder was auch immer, alles, was er ihr angetan oder hat. Oder während ihrer missglückten Geburt ganz genau. Versucht hat, irgendwie direkt schon Krieg zu schüren. Absolut. Ja. Und er fragt, warum er nicht schon längst Harrenhal eingenommen hat und dort eine Armee aufbaut, aber Rhaenyra hat ja eigentlich erstmal noch andere Wege gesucht, um einen Krieg zu vermeiden. Aber genau, weil ja. Ich mein so, wenn du halt so einen Dominostein umschmeißt. Am Domino Day, ja. Das führt halt zu so einer Kaskade an Aktionen. Und wenn Daemon damit anfängt, Harrenhal einzunehmen, dann ist halt quasi so der Anfangspunkt gesetzt. Ja. Jeder Domino Day beginnt mit dem ersten Stein. Ja. Und jeder Domino Day endet mit dem letzten Stein. Nicht immer. Ach stimmt, manchmal geht's schief. Ja. Ja, Rhaenyra fragt dann aber klipp und klar: Akzeptierst du mich als deine Königin oder trauerst du deinem Thronanspruch hinterher? Und es ist natürlich die zweite Frage, die Daemon nur beantwortet. Und dann lassen die nächsten Worte von ihm tief blicken. Ja. Daemon bezeichnet seinen Bruder als Feigling. Er glaubt, dass Viserys Rhaenyra nur gewählt hat, um Daemon eins auszuwischen. Viserys habe nur Angst vor Daemon gehabt, weil Daemon ihn in den Schatten gestellt hätte. Und ja, das sind alles äußerst narzisstische und weltfremde Beweggründe. Ja, und ich finde, das lässt jetzt mal. Ich finde, man hat das so immer geahnt, dass sowas, sowas sein könnte, aber jetzt zeigt mal Daemon sein wahres Gesicht. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber Rhaenyra sagt, dass Viserys gar keine Angst hatte vor Daemon, sondern dass es einfach so jetzt ist wie bei ihr. Sie kann ihm nicht vertrauen, so wie Viserys seinem eigenen Bruder damals auch nicht vertrauen konnte. Das ist so der große Streitpunkt zwischen den beiden, der auch schon seit Anfang an immer so im Hintergrund schwelt. Also Rhaenyra kommt ja auch sehr nach ihrem Vater und sie scheut zwar vor dem Krieg nicht zurück und nach dem zu greifen, was sie verdient, was sie denkt, was sie verdient, aber Krieg sollte für sie immer das letzte Mittel sein. Ja. Während bei Daemon ja natürlich das genaue Gegenteil der Fall ist. Es ist sein erstes Mittel. Also er glaubt, er ist da deutlich blutrünstiger und sagt, Größe, echte königliche Größe käme nur durch kriegerische Gewalt und vor allem Erfolge in Schlachten. Und da hat er mich schon sehr an Visenya erinnert, die Schwesterfrau von Aegon dem Eroberer. Und nicht umsonst trägt er ja auch ihr Schwert, dunkle Schwester. Ja, ja, das stimmt. Am Ende des Tages hat aber Daemon immer noch ein Kind getötet. Und ich finde so, diese ganze Szene ist vor allem für Buchleser super interessant. Ja. Weil, also das war auch schon in der ersten Staffel so, aber jetzt gerade hier noch mal viel krasser. In Feuer und Blut in dem Buch sind die Grünen jeweils innerhalb von den Grünen und die Schwarzen innerhalb von den Schwarzen viel geeinter. Also sie gehen einem Ziel nach, die einfach die andere Seite so platt zu machen, wie es nur geht. Also es wird halt beschrieben wie in einem Geschichtsbuch. Man denkt sich da schon auch die ganze Zeit, ja, so muss es ja nicht unbedingt gewesen sein. Ja. Und natürlich ist es sehr viel realistischer, dass es sehr viele Konflikte gab, auch innerhalb der Grünen und innerhalb der Schwarzen. Das setzt diese Serie ja um. Wobei ich schon das Gefühl hatte im Buch, dass die Ehe von Rhaenyra und Daemon sehr politisch ist vor allem. Ja, aber ich finde, man da gibt es nicht diese krassen Streitigkeiten innerhalb von dieser. Sie werden zumindest nicht beschrieben. Genau, ja. Genau. Aber Daemon, aber die sehen wir jetzt hier und das finde ich mega interessant. Aber Daemon werden zum Beispiel auch während der Ehe mehrere Affären nachgesagt. Aber ja, woher soll man das wissen? Das Buch wurde ja quasi von diesen Quellen aus der Distanz geschrieben und nur Pilz ja. behauptet, ja, dass sie ihn ins Schlafzimmer mitgenommen haben, weil er ja. so ein großes Glied hat. Ja. Ja, aber Damon tut sein Ding, er haut ab. Er spricht nicht mal mit seiner eigenen Tochter Bela, die ihm auf dem Gang entgegenkommt. Ja. Und ich finde gerade so mit dieser Szene hier, wir haben ja schon oft drüber geredet, was für eine geile Figur er ist, wie auch, ne, so, auch wie er immer so provoziert und irgendwie das so ein bisschen sympathisch macht. Ich finde, hier hat er sehr viele Sympathiepunkte verspielt in dieser Szene. Aber es macht ihn trotzdem noch zu einer noch interessanteren Figur. Also, ne, das ist halt eine Figur, die er hat seine erste Ehefrau ermordet, er hat seine zweite Ehefrau gewürgt, das haben wir gesehen. Er war der brutalste Kommandant der Stadtwache, ist ein äußerster Narzisst, hat seine Nichte verführt. Also die Dinge, die Damon eigentlich alle schon gemacht hat, die so verachtenswert sind. Gleichzeitig spielt Matt Smith diese Figur so grandios ja. und das zeigt, diese Figur zeigt ja auch, wie wir uns von solchen Figuren einfach angezogen fühlen. Und das ist irgendwie auch interessant, sagen wir es mal so. Das faszinierend. Ist interessant, ja. ja. Es macht einfach, es ist unterhaltsam. Ja, das auf jeden Fall, ja. ja. Aber wir wissen ja auch, wohin Damon reist. Also ich glaube, jetzt geht's wirklich ab nach Harrenhal. Ja, der wird jetzt nicht irgendwie nach Essos gehen, da ein paar Städte abbrennen, sondern ja. der will All-Out-War. Ja. Bela kommt dann auch zu Rhaenyra in den Raum. Sie sieht direkt auch auf dem Boden die zerbrochenen Becher von Damon, die er so schön weggeschleudert hat mhm. und kann eins und eins zusammenzählen. Und Rhaenyra will jetzt von ihr, dass sie mit Mondtänzerin Königsmund beobachtet. Ich finde, das lässt auch lustig, so tief blicken, ja. weil sie will ihren eigenen Sohn nicht schicken, aber jetzt ihr aber quasi seine ihre Schwiegertochter. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Und, Fun Fact, ich habe übrigens eine Nachricht bekommen. Wir haben gesagt, dass Rhaena, also die Schwester von Bela, die und die Person in letzter Zeit verloren hatten. Wir haben auch gesagt, sie hat unter anderem, wie haben wir es genannt? So. Sie hat unter anderem ihren Cousin verloren. Ja. Nee, was? Wie war das nochmal? Ich krieg das gerade nicht mehr zusammen. Und dann also sie hat Luke verloren, das ist ihr Cousin, aber gleichzeitig halt auch ihr. Ja, was war das? Als halt ihr Angetrauter, also ihr Verlobter? Ja, aber da hat. Nee, wir haben einen. Ah, nee, Moment. Das waren zwei verschiedene Verwandtschaftsgrade. Halbbruder und Cousin. Genau, genau. Und dann, genau, wir haben gesagt, sie hat damit ihren Cousin irgendwie verloren. Die habe ich nachbekommen, es ist ihr Halbbruder. Dann, dann haben wir beide nochmal drüber nachgedacht und kamen zum Schluss, ja, es ist beides. Sehr Halbbruder. Es ist willkommen im incestuösen Hausach, wollte ich schon sagen. Willkommen im incestuösen Westeros. Ja. Ja, sie ist beides. Hausach of the Dragon. Ja, Hausach ist übrigens Jonas. Jonas Schlachtfeld, ja, genau. wo er herkommt. Ja. Ja. Bela fragt dann nur, mein Vater? Und Rhaenyra sagt, er muss seinem eigenen Pfad folgen. Also, er spricht ja nur von Harrenhal. Das klingt so nach dem, was man inmitten einer Scheidung sagt, eigentlich. Ja. Ich sage nicht, dass sie sich scheiden lassen, aber es ist schon so, es hat schon so Trennungsvibes. Ja. ja. Dann wandern wir wieder rüber oder fliegen rüber wieder in den roten Bergfried. Ja, Moment, ich will noch eine Sache sagen. Wir sehen ja noch die Einstellung. Jetzt nee, wir sehen ja noch eine wichtige Einstellung, nämlich wie Damon auf Caraxes losreitet. Ja, okay. Dem Blutwurm, meinem Lieblingsdrachen. Aber auch da, ne, also wir auch hier wieder, ich will nur einfach diese Serie loben, auch für diese gelungene Bildsprache. Ja. Der Drache fliegt nach oben. Und wenn wir wirklich von der Theorie ausgehen, dass er jetzt auch wirklich nach Harrenhal reitet. Also ich habe gedacht, nee, also. Er fliegt nördlich. Aber das ist ja cool, wie er erst aus der Höhle rausgeht, dann so runterstürzt und dann so hochfliegt. Ja, und dann fliegt er aber hoch und er verlässt quasi das Bild am oberen Bildrand. Ach so. Also ach so, er ja. fliegt nach, ne, das meine ich mit ja. nach oben, ne, Norden. Ja. Also das ist, deswegen ist für mich relativ klar, dass es jetzt für ihn nach Da hatten die auf jeden Fall Glück, dass das Harrenhal im Norden liegt und nicht im Süden, sonst wäre es schwieriger gewesen. Sonst, ja, sonst wären die aufgeschmissen gewesen. Müsste ins Wasser fliegen. Da hat Ryan Condal gedacht am Set, oh Gott sei Dank ist Harrenhal im Norden. Puh, Bullet Dodge. Was ein Glück, ja. Damit wechseln wir in den Roten Bergfried zu Aegon II. Und seiner angetrauten Ehefrau Helaena Targaryen, die sich auf den Skeemy Stairs nichts zu sagen haben im Prinzip. Ja. Es ist vielleicht die traurigste Szene hier in dieser ganzen Folge, weil Aegon trifft wahrscheinlich das erste Mal nach dem Tod seines eigenen Sohnes auf seine Frau, mit der er den Sohn quasi gezeugt hat. Und das ist seine Schwester, nicht seine Frau. Ja, Schwester, Frau. Und im Grunde tut er nichts. Er guckt kurz, überlegt und geht dann weiter. Glaubst du, er ist überfordert? Oder glaubst du, er ist, oder glaubst du, genauso wie im Kleinen Rat, macht er vielleicht auch ihr Vorwürfe, dass sie ihr den Sohn nicht beschützen konnte? Also, ich bin immer noch so der Überzeugung, dass er so innerlich immer noch so wie so ein kleines Kind ist und ja. einfach nicht weiß, wie er in manchen Situationen auf jeden Fall umgehen soll oder auch mit seinen Gefühlen umgehen soll. Ja. Und Helena auf der anderen Seite ist halt auch einfach hilflos. Ihr Kind ist gestorben und sie sucht ja eigentlich, oder sie braucht Trost von irgendwem, aber niemand kann ihr diesen Trost geben, ja. Weil, ich meine, ihre eigene Mutter hat dann versucht, das auszunutzen, ihr Großvater hat es versucht auszunutzen, ihr Ehemann interessiert sich nicht für sie, also sie hat eine sehr tragische Figur. Sie hat keine Verbündete in Rothenbergfried, ja. Ja. Einsam. Jonas, have you ever felt lonely in a crowded room? Ja. Hier. Na, sehr schön. Mit unserem Studiopublikum. Sollen wir zum größten Heckenlecker des Reiches kommen? Ja, zu Sir Sauerkraut. Christian Kraut. Er schämt sich. Er schaut nämlich das Zimmer von Helena an und das blutige Bett von Jaehaerys. Und er fühlt sich schuldig, dass er wahrscheinlich dass er seine Pflicht nicht wahrgenommen hat. Ja, vor allem, was dazugehört, ne, wenn so ein Kind stirbt, dass das Kindbett da, das Kinderbett abgebaut wird. Ja. Das ist, unter anzusehen. Es gibt ja auch diesen Moment, wo er dann diesen Blutfleck sieht und dann einfach sein Gesicht so abwendet. Also ja. Ich glaube, er kann diese Scham einfach nicht ertragen. Und es ist halt auch so eine doppelte Scham für ihn, weil er einerseits seine Pflicht nicht erfüllt hat ja. Und in dem seine Pflicht nicht erfüllen auch noch seinen Eid gebrochen hat, weil er mit Allison Sex hatte. Genau, ja, absolut. Dann wechseln wir wieder rüber zu seiner alten Affäre, Rhaenyra Targaryen, die sehr nachdenklich ist. Sie spielt mit ihren Kindern, Viserys und Aegon. Ja. Warum lachst du? Ja, weil es schon wieder Viserys und Aegon. Achso, ja, weil die Namen sich doppeln. Ja, die Targaryens waren nicht sehr kreativ, ja. Was Namen angeht, ja. Und ich habe die Szene so interpretiert, dass sie sich auch so ein bisschen schuldig fühlt, weil ihre beiden Kinder jetzt gerade noch leben und weil ihr Mann Daemon einem anderen Kind quasi das Leben ausgelöscht hat. Absolut. Und das auch noch von quasi das Enkelkind ist von ihrer ehemals besten Freundin. Es hat mich, für mich war es aber auch so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Ja. Der Krieg wird ja eskalieren, der wird ja so richtig, richtig jetzt bald losgehen, hoffe ich. Sie spielt noch ein letztes Mal quasi mit ihren Kindern. Ja. Wir könnten übrigens jetzt mal wirklich damit anfangen, diesen Aegon, wenn wir den jetzt auch noch öfter sehen, ja. So zu nennen wie im Buch, nämlich Aegon der Jüngere. Und vielleicht Viserys auch der Jüngere? Vielleicht auch, das erfinden wir jetzt einfach mit dazu. Ja. Ja. Nee, Viserys der Nicht-Vergammelte. Ja, Viserys der Unvergammelte. Der Unvergammelte. Ja, ja. Das finde ich gut. Und ich meine, das, was du gerade gesagt hast, passt ja auch so ein bisschen dazu, was gerade die beiden Kinder von ihr machen. Sie spielen ja quasi auch so mit Drachen. Das ist ja quasi auch so ein symbolischer Akt des Kriegsspielens. Stimmt, aber auch Früherziehung. Ja. Dann wechseln wir wieder rüber in Allisons Gemach. Alicent und Criston gehen wie Rhaenyra und Daemon auch erstmals getrennte Wege. Alicent fragt Criston nämlich, also sie geht nach draußen, er steht davor, ja. Bewacht ihre Türe, so wie er das natürlich tun sollte. Ja. Und Alicent fragt ihn, ob er es irgendwem erzählt hat. Und wahrscheinlich erinnert sie sich, wie er damals gestanden hat, mit Rhaenyra geschlafen zu haben. Ich meine, er hat das ja auch Alicent gestanden, dass er mit Rhaenyra geschlafen hat. Ja. Und weil er sich so ehrlos gefühlt hat, hat das ja Alicent alles gebeichtet. Aber Criston Kraut ist jetzt mit allen Wassern gewaschen. Mhm. Und also er tut so, bist du dumm? Das habe ich natürlich nicht natürlich erzählt. Natürlich nicht, ja. Er sagt aber auch, es gäbe für ihn keine Absolution mehr nach allem, was er getan habe. Also ja. Wir fassen auch noch mal zusammen. Er hat seinen Eid gebrochen und mit Rhaenyra geschlafen. Er hat sein Eid gebrochen und mit Alicent geschlafen. Er hat sein Eid gebrochen und Jaehaerys nicht beschützt. Er hat den Ritter der Küsse, Joffrey Lohnmund, auf einem Hochzeitsfest getötet. Er hat Lyman Beengraben im Kleinen Rat ermordet, wie der Joker. Ja. Aber ich glaube, die zwei letzten Sachen, die sind bei ihm eher so. Ja, das ist passiert halt. Natürlich, ja. Aber ich habe mich auch gefragt, so macht Alicent dieses, also sie hat ja gerade ihre sexuelle Befreiung. Ja. Macht sie das aber vielleicht auch, weil sie sich an diesem Tisch voller Männer noch weiter durchsetzen möchte? Weil sie irgendwie. Also, weil sie quasi so gleichberechtigt zu den anderen Teilnehmern auch so. Ja, weil sie vielleicht auch irgendwie Criston Kraut in ihre Tasche packen möchte, so als Unterstützer auf ihre Seite ziehen möchte. Weißt du? Ja. Wer weiß, eigentlich. Kann sein, ja. Ja, ja, ja. Absolut. Und sie badet dann. Vielleicht wird das so ein wiederholendes Ding hier in dieser Staffel, weil in der ersten Folge hat sie auch schon gebadet. Das, was Cersei immer macht mit, sie guckt weintrinkend vom Balkon. Ja. Alicent mit dem Baden. Ja. Alicent badet oft. Aber das kann man sich ja auch wirklich so fragen, warum steigt Alicent schon wieder in eine Badewanne? Sie trägt nichts außer dem siebenzackigen Stern um den Hals. Weil sie so viel Sex macht. Danke, Jonas, ja. Ja, aber vielleicht taucht sie ein, um einen Moment über dieses Chaos nachzudenken. Ja. Vielleicht will sie sich vom Chaos ablenken. Vielleicht will sie sich reinigen und erneuern oder läutern. Vielleicht fühlt sie sich einfach nur schuldig und überwältigt. Vielleicht braucht sie auch einfach nur Ruhe und Isolation. Vielleicht auch alles auf einmal. Ja, ich finde es aber auch schön, dass es gerade jetzt auch in der Staffel wieder so viele so Parallelhandlungen gibt. Mhm. Also du siehst halt auf der einen Seite, wie Rhaenyra gerade mit ihren Kindern spielt, aber auf der anderen Seite quasi so Alicent, das ist so ihr Gegenpart bei den, ja, bei den Grünen. Auch das ist ein Moment Ruhe vor dem Sturm quasi. Genau, und dass sich halt auch so die Situation, in der sie sich befinden, auch so ähnelt, dass sie sich, ja, quasi so ein bisschen spiegeln, weil Daemon und Rhaenyra sind getrennt, Criston und Alicent sind ab jetzt getrennt. Ja. Daemon will den Konflikt eskalieren lassen und Aemon und Aegon genauso. Und Alicent und Rhaenyra sind beide halt relativ friedliebend und wollen den Konflikt nicht eskalieren lassen. Ja, und gleichzeitig wächst es ihnen, die Situation ihnen über den Kopf. Genau. So wie das Wasser. Das verselbstständigt sich alles so. Ja, ja, absolut. Ja. Dann wechseln wir im Roten Bergfried zu Criston Kraut. Ach ja, die Szene. Der, ja, anfängt, das Spiel der Throne zu spielen auf einmal. Ja. Allerdings. Criston überträgt nämlich seine Scham auf Arryk mit A, der weiße Umhang, den er zum Beispiel auch in der ersten Staffel abgelegt hat. Oder jetzt auch hier in der Staffel, als er mit Alicent Sex hatte. Der ist ja so ein Symbol für Reinheit und Treue. Ja. Und Arryk hat seinen weißen Umhang beschmutzt, ist gerade am Essen, soll aber jetzt den auswechseln, weil Criston Kraut kann das nicht sehen, ja, dass diese Ehre beschmutzt wird. Arryk war bei dem Trauerzug dabei und das war halt schlammig und natürlich ist der Umhang dreckig und er wird es gleich sofort machen, aber Criston sagt, dass das halt sofort gemacht werden soll. Und versucht so ein bisschen seine Schuld auf jemand anderen abzuwälzen. Absolut, weil ich meine, hätte Criston seine Arbeit richtig gemacht, dann wäre dieser Trauerzug nicht nötig gewesen und Arryks Umhang wäre auch nicht dreckig geworden. Ja. Aber Criston fragt dann Arryk, wo er war, als Jaehaerys umgebracht wurde, was so ein bisschen weird ist. Er ist der Lord Kommandant der Königsgarde. Ja. Du hast ihn ja da nicht postiert. Macht er nicht die Dispo? Ja, eben. Und Arryk sagt, dass er beim König im Thronsaal war, ihm wahrscheinlich dabei zugesehen hat, wie er sich betrinkt. Ja. Arryk fragt, wo denn Criston war und wieso niemand Helaena zugeteilt war. Und ich habe mich so ein bisschen gefreut, dass es thematisiert wird, dass genau das, was wir hier angesprochen haben, dass es auch hier vorkommt. Den Figuren ist eigentlich klipp und klar, dass Criston es verkackt hat. Ja. Und dieser kleinkarierte, dumme, impulsive Criston, ihr merkt schon, ich habe den wirklich den größten Hass mittlerweile auf diese Figuren. Ich finde, sie haben sie auch wirklich verkackt, muss ich und ganz offen immer sagen. Immer weiter, also es gibt ja immer mehr ja. Szenen und ja. Sequenzen, wo das immer noch weiter so verkackt wird. Ja, und er antwortet mit dem Erstbesten, was ihm einfällt: Dein Bruder ist ein Verräter. Ja, also er antwortet ihm ja nicht mal. Er ja. gibt einfach direkt mal so ein in Anführungsstrichen Gegenargument. Ein Whataboutism. Ja. Und rastet aus. Die anderen Ritter stehen auf und gehen. Und Criston deutet an, dass Arryk ein Spitzel sein könnte, was natürlich Unsinn ist. Aber jetzt kommt dann auch Christons Masterplan. Er will, dass sich Arryk als Arryk ausgibt und Rhaenyra tötet. Auge im Auge. Interessanter Plan. Ist natürlich ein einziges Wohlfahrtskommando. Denn selbst wenn er es schaffen sollte, muss man davon ausgehen, dass er da nicht lebend wieder rauskommt von Drachenstein. Dass er nicht lebend wieder wegkommt. Mhm. Aber Criston sagt, es geht hier dabei darum, einen Krieg zu verhindern. Und argumentiert dann auch noch mit Ehre und Ruhm. Und das reicht ja. natürlich, um Arryk, ehrenvoller Ritter, wie er ist, dass er gehorcht. Ja, dass er nicht noch ein bisschen weiterdenkt und sich so denkst, so, Moment, ist ein kaltblütiger Bock, das ist doch ehrenlos, oder nicht? Aber Criston erpresst ihn natürlich auch, das muss man ja auch dazu sagen. Ja. Wenn du nicht gehorchst, werde ich die Frage stellen, wo du warst, als Jaehaerys getötet wurde. Sprich, ich werde die Schuld auf dich abladen und das wäre natürlich extrem unehrenhaft und ja. ungünstig für einen Arryk Kargil. Okay, sollen wir wieder zurück nach Drachenstein. Zu Jacerys Velaryon und Baela Targaryen. Die führen nämlich ein nettes Gespräch über Väter. Und genau. Väter. Väter, ja. Über Väter. Die mögen nämlich auch Käse. Und die Schwarzen haben den Mord an Jaehaerys und die Anschuldigungen noch nicht so ganz verdaut. beim Essen sind viele Sitze leer geblieben, zum Beispiel auch Bela, die jetzt lieber auf Drachenstein mit einer Armbrust Zielübungen macht. Alper mag coole Gegenstände aus House of the Dragon. Krass, Armbrust. Armbrüste sind cool. Ich glaube, wahnsinnig unpraktisch und die zu beladen dauert ewig, aber. Hast du gewusst, dass die im Mittelalter eine Zeit lang geächtet wurden? Also, dass die nur im Kampf gegen nicht-christliche Gegner eingesetzt werden durften? Warum? Weil die halt so krass waren. Okay. Ja. Aber ich dachte, die waren auch so wirklich wahnsinnig ungünstig, weil du immer, wenn du die neu beladen, das war ja nicht wie ein Bogen, wo du einfach einen neuen Pfeil nimmst und abschießen kannst, sondern du musstest die ja immer dann umlegen und dann wieder dieses Ding ziehen und den Bolzen schon, einlegen. Aber das Ding war, die Armbrüste waren in der Hinsicht praktisch, dass jeder die benutzen konnte. Um guter Bogenschütze zu sein, musstest du Jahre, Jahrzehnte lang trainieren. Ja. Und eine Armbrust konntest du halt wirklich jeden Dulli in die Hand drücken und der konnte damit jemanden abmurksen. Ja. Ich weiß nicht, ob es auch damit zu tun hatte, aber diese Bolzen waren auch durchaus in der Lage dazu, so Ritterrüstungen zu durchschlagen. Ja. Und vielleicht war das auch ein Teil dessen, warum die für Kampf quasi in Christen gegen Christen nicht eingesetzt werden sollten. Verstehe. Weil Ritterwürde und sowas. Ja. Und aber das ist jetzt einfach nur sowas von gefährliches Nichtwissen. Ja. Und ich meine, im Mittelalter in den USA hatte jeder eine Armbrust. Ja, das stimmt. Ja. Hast du gewusst, dass Pferde von den Europäern eingeführt wurden? Nee, das wusste ich nicht. Es gab keine Pferde in Amerika. Wirklich? Ja. Cool. Ja, aber kommen wir zurück zu Bela und den Drachen. Sie denkt nämlich, dass Daemon, ihr eigener Vater, sie hasst. Und nicht ganz unberechtigt. Das stimmt. Ich meine, redet auch nicht mit ihr. Ihr hat sie nicht getröstet, als ihre Mutter gestorben ist. Ja. Zumindest nicht on camera. Ja. Und sie hat ihren Vater noch, er lebt noch. Chase, quasi, der hat beide seine Väter, also in Anführungsstrichen Väter verloren. Also sein offizieller Vater Laenor ist tot, also offiziell. Und sein richtiger Vater Harwin Kraft ist verbrannt worden. Ja, also Jace erzählt ja auch erst von Laenor und dann fragt Bela aber gezielt nach Harwin Kraft, dem Knochenbrecher. Ja. Und zwei Sachen. Also zum einen interessant, dass beide quasi durch die Blume über den echten Vater von Jace sprechen und dass beiden klar ist. Man fühlt aber auch, finde ich, so eine echte Zuneigung und Liebe zwischen den beiden. Und das fand ich irgendwie sehr süß. Und ich finde, Jace mausert sich echt zu einer sehr, sehr coolen Figur. Ja. Und ich finde es auch so nett in der Szene, dass halt Bela das quasi so akzeptiert, auch dass der richtige Vater von Jace eigentlich nicht ihr Dass er ein Bastard ist. Ja, dass er ihr Onkel ist, sondern halt, dass er im Prinzip ein Bastard ist. Und das ist auch so die erste Szene, wo wir die beiden mal richtig miteinander interagieren sehen. Und das hat auch so ein bisschen gefehlt. Das stimmt. Aber ich frage mich, was wäre, wenn er wüsste, dass Laenor irgendwo mit seinem Loverboy Karl in Essos rumhängt und weint. Ganz ehrlich, ich glaube, er wird sich freuen. Ja, vielleicht. Ja. Ja. Ich meine, der konnte aus dem Spiel der Throne sich raushalten. Das stimmt. Und wir erfahren, dass Jace natürlich seinen Bruder vermisst. Er vermisst Luke. Und er hat jetzt bisher innerhalb von 4 Folgen seinen Bruder, eine Schwester und 2 Väter verloren. Ja. Wir müssen mal so eine Strichliste ziehen, wer mehr am meisten verloren hat. Der Leidenscounter oder was? Ja. Aber sollen wir von einem Bruder zum anderen Bruder kommen, zu Aemon Targaryen? Ins Bordell. Ja, der ist nämlich in Königsmund im Bordell bei einer Frau, die wir schon in Staffel 1 gesehen haben. Oh, you have grown. Die andeutet, dass Aemon schon mal bei ihr war. Weißt du, wie sie heißt? Ja, das habe ich nämlich nachgeguckt. Ja. Und man findet diesen Namen nur auf einer weirden kleinen Presseseite von HBO, sonst nirgendwo. Echt? Ja, Madame Sylvie. Echt? Ich habe das, glaube ich, woanders gefunden. Sicher? Ich habe das komplett gegoogelt und das bei kommt IMDb von IMDb oder sowas? Habe ich, glaube ich, ist das inzwischen auch so? Ich weiß ja nicht. Gut, aber die Info geht, glaube ich, von HBO aus, weil die Sache ist, was mich halt auch überrascht hat, so dieses Wort Madame, das habe ich noch nie irgendwie im Zusammenhang mit der Welt von Eis und Feuer gehört. Vor allem ist es auch falsch geschrieben. Es ist auch falsch geschrieben. Es ist eine M-A-D-A-M. Das stimmt. Also quasi als Palindrom. Und solche französischen Wörter gibt es eigentlich in Game of Thrones nicht so oft. Das ist ja auch eher das englische Mittelalter, das abgebildet ist. Also das gibt es eigentlich nicht so. Aber vielleicht kommt es ja nicht ursprünglich aus Königsmund, sondern aus dem Frankreich von der Welt von Eis und Feuer. Was ist das Frankreich von der Welt von Eis und Feuer? Irgendwo in Essos. Ja, irgendwas. Auf jeden Fall. Ich finde so die Weite. Ja, die Weite, stimmt. Ja, wobei die Weite erinnert mich so sehr an die Toskana eher. Muss ich sagen. Das ist bei mir eher. Ich finde so Dorn ist so. Ja, wobei Dorn ist Spanien. Dorn ist Spanien. Ja, ja. Egal, ja. Auf jeden Fall. Ja, die Figur gibt's auch im Buch nicht. Also Madame Sylvie wurde komplett erfunden für die Serie. Und ja, die Suche nach Aegon und dass er da auf Sylvie getroffen hat, hat ihn wohl zurück in ihre Arme getrieben. Und er liegt in ihrem Schoß wie ein Kind, nackt, ist unglaublich drahtig. Und das ist, er hat keinen Gramm Fett an seinem Körper. Absolut. Das ist für mich eine absolut verstörende Szenerie, weil hier ist ja auch, das ist so eine seltsame Vermischung aus Mutterersatz, platonische Liebe. Gleichzeitig erfahren wir ja auch, dass sie trotzdem auch sonst eine sexuelle Beziehung pflegen. Sie versucht ihn zwar zu küssen, er sagt nicht hier, aber das heißt ja auch im Umkehrschluss dann woanders schon. Ja. Weil hier, das, sie fühlt sich echt an wie so eine Ersatzmutter. Und ja, was ich noch sagen wollte, ist, wir sehen 65 brennende Kerzen. Aemon berichtet, ja. Achso, das war nur so. Achso, das war, danke schön. Ich klopfe jetzt immer hier, wenn du gezählt hast. Ja. Sehr gut. Ja. Aemon berichtet ihr ja von intimsten Geheimnissen. Das ist ja eigentlich auch schon unglaublich. Ja, auf jeden Fall. Dass er so eine Bezugsperson hat. Also ich glaube nicht mal, dass er solche Sachen Criston erzählen würde. Absolut. Ja. Ja, und Aemon berichtet auch, dass er glaubt, dass Daemon Blut und Käse entsendet habe, um ihn zu töten, was ja auch stimmt, was man sich ja, er hat einfach eins und eins zusammengerechnet, aber auch diese Münzengeschichte, ne? Und es macht ihn stolz, dass Daemon ihn für einen gleichwürdigen Gegner hält. Und das zeigt ja auch schon, wie sehr er Daemon idolisiert, wie heißt das Wort? Idealisiert. Idealisiert? Idealisiert. Ja, also einfach anhimmelt. Ja. Und ich finde es auch, ne, wir haben ja auch in der ersten Staffel schon rausgefunden, dass er nie ernst genommen wurde, wurde nur belächelt. Er ist ja auch nur der Zweitgeborene. Und ich finde, also auch wenn das nur so eine kurze Szene war, das bringt mir so seine Figur wieder so ein bisschen näher, weil ich fand es irgendwie schön, dass er sich so stolz fühlt, dass Daemon ihn als so krassen Gegner empfindet. Absolut. Und was ihn auch halt noch sympathischer macht, dass er quasi jetzt zugibt, dass er es bereut, Luke getötet zu haben, dass er da in diesem Moment seine Fassung verloren hat. Und ja, Madame Sylvie sagt auch, apropos Fassung verlieren, wenn Prinzen ihre Fassung verlieren, sind es meist andere, die leiden. Wenn Krieg geführt wird, leidet die Bevölkerung mehr als die Adeligen, so wie sie. Und außerdem, das ist auch, finde ich, eine ganz große Stärke dieser Folge, sie zeigt mal so ein bisschen die Konsequenzen, was es bedeutet für das Fußvolk, Teil so eines Bürgerkriegs zu sein. Ja, und dass man das halt auch den Adligen mal so klar machen muss, dass das so ist. Absolut. Weil die wissen das ja auch nicht unbedingt. Genau. Noch klarer wird das in der nächsten Szene in Königsmund ebenfalls. Da sehen wir nämlich einen bärtigen Mann zu Hause bei einer Frau. Ich würde mal sagen, bei seiner Frau. Sie sagt später auch wir. Und das ist kein unbekannter Mann. Ist gut im Interpretieren. Ja, danke schön. Dieser Mann ist Hugo Hammer. Und an dieser Stelle würden wir vielleicht beschreiben, was für eine Figur das ist und da so ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Das tun wir aber nicht, denn das machen wir schon wie in der ersten Folgenbesprechung, nicht? Ja, dieser Hugo Hammer wird halt einfach noch wichtig. Aber ja, ist ein Schmied. Wir haben ihn ja in Folge 1 kennengelernt als Schmied, als er den Antrag gestellt hat, da beim König. Wir erfahren, dass sein Kind krank ist und dass die Blockade in der Gurgel für hohe Nahrungsmittelpreise sorgen und alle gerade hamstern, was sich hamstern lässt. Hast du auch an Klopapierkäufer in der Pandemie gedacht? Nicht wirklich, aber ich finde das, cool. Ich glaube, früher hätte ich sowas richtig langweilig gefunden. Hä, was hier Blockade und es gibt keine Lebensmittel und sowas. Und inzwischen finde ich sowas, wenn das in so einer Fantasy-Serie auch vorkommt, so super dieses spannend. Element, so Wirtschaft und sowas, wie das alles zusammenhängt, finde ich mega spannend. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Danke für diesen guten Einblick. Hättest du das früher nicht spannend gefunden? Ich glaube, das hätte mich jetzt nicht so interessiert. So. Wirklich? Ja. Okay. Aber ja, ne, wir sehen halt das Leben der Bevölkerung von Königsmund und das bezieht sich direkt auf die Aussage von Madame Sylvie, wie die Bevölkerung leidet. Das Kind ist krank, sie können sich das Essen kaum leisten, aber auch. Ich habe gerade schon wieder gelacht, sorry. Ja, Jonas. Nee, ich habe nur gerade an Madame, Psychopath. Ich muss bei Madame immer an Madame Tussauds denken. Ja, sehr gut, Jonas. Sehr gut. Aber auch die Lichtsetzung fand ich halt in dieser Szene super spannend. Also dieses schummrige Licht, das repräsentiert ja auch so ein bisschen die bedrückende Atmosphäre. Und wir bleiben auch so ein bisschen, also historisch finde ich das auch interessant, wie sie halt nur wenige Kerzen haben und das Licht so schummrig ist. Ich glaube, also die haben, ist auch alles sehr beengt in diesem, wo auch immer sie da wohnen. Und symbolisch, wenn man da so ein bisschen freier hineininterpretieren möchte, steht dieser Mangel an Licht ja auch so ein bisschen für Gefahr, Unterdrückung und Ungewissheit. Und ich finde, diese Lichtsetzung, das macht das Ganze noch immersiver und zieht einen noch mehr so in diese Szene mit hinein. Tatsächlich gab es auch keine großen Fenster, gerade so bei der Bevölkerung im Mittelalter, weil das Wärme gekostet hat. Ja. Also Fenster waren teilweise so in Schlafzimmern, die waren winzig. Ja, absolut. Genau. Hugo sagt aber immerhin, das ist ein Hoffnungsschimmer, dass der König ihnen versprochen hat, zu helfen. Hugos Frau sagt, sie habe Angst. Natürlich wird dieser Krieg nicht nur verheerend für die Targaryens oder die Drachen, sondern halt vor allem fürs Fußvolk. Ja. Und wir bleiben beim Fußvolk quasi, weil wir wechseln nach Driftmark in die Stadt Holk. Nach vielen Monaten trifft Alan nämlich seinen Bruder Adam. Adam, über den wollen wir auch noch nicht so viel verraten. Auch der wird noch eine gewisse Rolle spielen. Ja. Es spricht sich herum, dass Corlys Alan gedankt hat. Wir erinnern uns zurück an Folge 1, da ist genau das passiert. Und wir sehen, ein kleines Wort von Corlys macht komplett die Runde. Das zeigt wieder mal, wie mächtig dieser Corlys ist. Es ist ja genau das, was Otto auch gesagt hat in Folge 1. Wenn der König spricht, hören alle zu. Selbst so ein kurzer Dialog zwischen Corlys und Alan hat sich komplett herumgesprochen. Oder wie mein Papa sagen würde, wenn der Kuchen redet, geben die Krümel Ruhe. Das ist so ein richtiger Boomer-Spruch, ja. Und wir erfahren auch, dass Adam eigentlich unbedingt unter Corlys dienen möchte. Und apropos Corlys, dann sehen wir ihn auch. Ja. Alles gut, Jonas? Oh, hier gab es gerade vor den Lichteffekt durch die Kerze, sorry. Na, schön. wir wechseln. Achso, nee, ich fand's cool, dass hier durch die Szene wird erstmal so richtig deutlich, wie legendär eigentlich Corlys ist, dass man unter ihm dienen will. Ja. Und da haben wir auch noch eine gute Nachricht. Wahrscheinlich schaffen wir es diese Woche. Ja. Das Corlys Velaryon-Video zu machen. Das Corlys Velaryon-Video zu veröffentlichen. Sehr cool. Ja. Übrigens, manchmal wiederholen wir unwissentlich Dinge. Du hast gerade quasi genau das wiederholt, was ich gesagt habe. Aber das ist ja nicht war so durch diesen Lichteffekt so. Was, das hat komplett dein Hirn abgesaut. Ja, stattdessen wechseln wir jetzt nach Hochflut in die Burg und zu Corlys und Rhaenys. Die liegen nämlich gemeinsam nackt im Bett und haben Sex gemacht. Genau. Corlys vermisst Daemon und Rhaenys kann sich sogar ein bisschen in Daemons Lager hineinversetzen. Schließlich wurde auch ihr einst die Krone genommen oder sie hatte sie zumindest in greifbarer Nähe. Ja. Und Rhaenys weiß, dass Daemon sich nicht von Rhaenyra rumkommandieren lassen wird. Und letzten Endes stellt sich Rhaenys aber auf die Seite von Rhaenyra und sagt, dass alles wieder gut werden kann. Es sei aber wichtig, dass Daemon jetzt Harrenhal einnimmt. Also alle Zeichen sind klar, es ist klar, was passieren wird. Daemon reist Richtung Harrenhal und wird versuchen, die Burg einzunehmen. Wir wissen es ja auch aus dem Trailer und so. Ich finde es auch geil, dass Corlys es einfach nicht lassen kann und auch nur in seinem Seefahrer-Idiom spricht. Daemon flies when we most need his hand at the oar. Also wir brauchen Ruder. Daemon fliegt, wenn wir seine Hand am Ruder am meisten brauchen. Ja, genau. Ja, in dieser Seefahrersprache. Wir wechseln jetzt aber nach Drachenstein in eins der besten Sets dieser Folge. Das ist neu, ne? Diese Bibliothek. Die ist richtig toll. Sehr, sehr, sehr, sehr cool. Und Rhaenyra schlägt in dieser Bibliothek ein Buch auf und blättert auch um. Und man sieht links einen Text. Mhm. So, wir sind natürlich die Folgenbesprechungsboys. Natürlich haben wir den Moment angehalten und überlegt, was da stehen könnte. Nicht gemeinsam, aber du für dich und ich für mich. Ja. Und man kann nichts lesen. Also ich habe Namen, zwei Namen habe ich ausmachen können. Senja steht auf jeden Fall drin. Und Aegon. Aegon habe ich auch erkennen können und den Rest habe ich, ne, vergiss es. Das ist also mit so Streaming-Qualität, ich glaube, da müssen wir einfach auf die Blu-ray warten und die Hoffnung haben, dass wir das in bester Qualität entziffern können. Rechts sind aber drei Gesichter abgebildet und die kann man sehr genau erkennen. Das sind nämlich Aegon und seine beiden Schwesterfrauen, Visenya und Rhaenys. Übrigens nicht Rhaena, wie ich das in FEHD leider gesagt habe in unserem Quiz. Das wird mich noch lange verfolgen. Ja, ja, aber ist ja auch nicht einfach in der Welt von Eisenfeuer. Also kurz, es ist wieder Zeit für Geschichte mal wieder. Ich persönlich liebe das ja, wenn die Figuren in House of the Dragon über Geschichte sprechen. Ja, ich auch. Und Rhaenyra schlägt die Seite um. Und die kann man schon deutlich besser lesen. Und ich habe eine Übersetzung davon dabei. Soll ich das einfach mal vorlesen? Ja, gerne. Super gerne. Ist natürlich auf Englisch, aber ich habe das hier auf Deutsch mitgebracht und eigenständig übersetzt. Wir können es ja parallel vorlesen. Ich auf Englisch und du auf Deutsch. Auf gar keinen Fall. Trotz des großen Erfolgs der ersten Eroberung war Aegon mit seinem Vorhaben, alle sieben Königslande zu erobern, noch nicht erfolgreich gewesen. Wobei, müsste das dann da nicht Königreiche sein? Egal. Unter der Führung des beeindruckenden Prinzen Moria Martell leistete Dorne erbitterten Widerstand, stolz und trotzig. Aegon ließ sich aber nicht so leicht abschrecken. So kam es zum ersten dornischen Krieg. König Aegon hatte bereits bewiesen, dass er ein äußerst geschickter Drachenreiter war. Seine ersten Kriege führte er im großen Jahrhundert des Blutes, eine Zeit des Chaos und der Zerstörung, die vielen als die blutenden Jahre bekannt sind. In den bevorstehenden Schlachten würde er über den Reihen der Feinde fliegend um den Sieg ringen. Und ja, da ist auch noch so ein Bild mit einer Frau auf einem Drachen und darunter steht, Visenya Targaryen reitet Vega. Ich glaube, da war nur ein Mini-Fehler, ja. Versprecher. Hier, Formidable Princess. Oh ja. Also das ist die Prinzessin Moria Martell. Das war diese Frau, die, glaube ich, so die Kröte genannt wurde. Ja, absolut. Ja. Das war die Kröte, die alte Frau, ja, natürlich, ja. Stimmt. Sorry. Genau, und ich finde, hier wird auch noch. Ich will dieses Buch haben. Ja, das ist schon sehr, sehr geil. Und was aber noch wichtig ist, Rhaenyra weiß, sie weiß es eh, aber hier wird halt noch mal klarer, wie unglaublich mächtig Vega ist. Ja. Das wird hier noch mal klarer. Ja, aber ansonsten gibt es nicht so viel mehr dazu zu sagen. Außer, das ist cool. Ja. Das ist cool. Mehr. Ja. Sir Stefan Finsterlin, Ritter der Königinnengarde, bringt Mysaria rein. Und Mysaria trägt noch immer ihre dreckigen Klamotten und hatte anscheinend noch keine Zeit zu baden oder so. Und Rhaenyra möchte von ihr wissen, welche Rolle sie in diesem Kindsmord gespielt hat. Und erst streitet Mysaria alles ab, dann gibt sie aber zu, dass sie Daemon zwei Namen gegeben hat. Und die beiden bonden so ein wenig, würde ich mal sagen. Die verstehen sich so ein bisschen. Beide haben schließlich auch mal denselben Rogue Prince geritten. Rhaenyra checkt jetzt nämlich auch, wer Mysaria eigentlich ist. Und sie ist auch, glaube ich, ein bisschen geschockt davon, inmitten dieser Trennung, nenne ich es mal, von Daemon, was Daemon mit seiner ehemaligen Geliebten gemacht hat und wie kaltblütig er sie einfach in die Zellen gesteckt hat. Rhaenyra will Mysaria aber dennoch nicht freilassen und Mysaria erzählt ihre Lebensgeschichte, wie sie aus Essos kam und in Königsmund eine Existenz gründete. Und ihre Geschichte klingt auf jeden Fall sehr nach Varys. 100%. Und man könnte auch so ein bisschen. Sie hat ja auch gesagt, sie hat ihren Körper verkauft und sowas. Ja. Und so dieses so vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja, es ist ja auch so typisch. Vom Heckenlecker zum Millionär. Genau. George R. R. Martin hat einfach so einen Figurenarchetypen, die einfach sich sowohl durch Game of Thrones als auch durch House of the Dragon ziehen. So. Man kann natürlich ja auch so argumentieren, also, Geschichte wiederholt sich. Ja, absolut. Ja. Aber so, es gibt ja Parallelen, so zum Beispiel Larys Kraft und Littlefinger. Ja. Otto und Tywin. Otto und Tywin, Mysaria und Varys zum Beispiel. Sie würde sich ja auch als perfekte Meisterin der Flüsterer oder sowas eignen von Rhaenyra. Also mal abwarten. Rhaenyra fragt auf jeden Fall nach der Narbe am Hals. Dazu will Mysaria aber nichts sagen. Ich hatte da so zwei Theorien. Entweder hat hier halt wirklich jemand versucht, irgendwie die Kehle aufzuschneiden. Oder wer weiß, vielleicht war sie auch eine Sklavin und trug da ihre Sklavenkette. Oder es war Daemon, stimmt. An die Wahrscheinlichkeit habe ich auch nicht gedacht, denn wir wissen, dass er es mit dem Hals von Frauen hat. Wer weiß. Ja. Gut, wir wechseln dann zurück nach Driftmark. Dort sehen wir Adam, Velaryon. Sagen wir eigentlich Adam oder Adam? Wir sagen Adam, oder? Das klingt cooler. Adam, weil das wird im Doppel-D. Genau. Adam macht eine Wattwanderung und sammelt Muscheln. Wattwanderung, das ist gut. Findet aber eine Krabbe und ja, es ist so ein bisschen offensichtlich, dass dieser Adedam noch eine große Rolle spielen wird, sonst würde man ihn ja jetzt hier nicht sehen. Er blickt nach oben. Was denn? Warum guckst du so total entgeistert? Nee. Du hast manchmal so einen Blick drauf, dass ich mir denke, was habe ich denn jetzt schon wieder gesagt? Nee. Ich finde nur, das hat mich so krass an die Szene aus Star Wars erinnert, wo Luke in die zwei Sonnen reinguckt. Ja? Wirklich? Ja. An die Binary-Dingstar-Szene. Binary Sunset, ja. Genau. Ja, gut. Aber es erscheinen nicht zwei Sonnen, sondern ein Drache am Himmel. Und es ist für mich relativ wahrscheinlich oder eigentlich klar, dass es Baylor mit Mondtänzerin ist, die jetzt Richtung Königsmund unterwegs ist. Und es macht ja auch Sinn, Driftmark liegt zwischen Drachenstein und Königsmund. Also von Ost nach West ist es Drachenstein, Driftmark und dann Königsmund. Ja. Und auch hier wieder hat sich Ryan Condon gedacht, yes! Zum Glück! Denn auch hier wieder diese gelungene Bildsprache, der Drache fliegt von rechts nach links. Ja. Es ist eine Selbstverständlichkeit, aber ich bin sehr froh, dass die sowas bedenken und einfach da so lore-sicher sicher sind und das clever umsetzen. Ja. Dann sind wir in Königsmund. Da erfahren wir, dass sämtliche Rattenfänger gehängt wurden. So viel dazu, sich beim Fußvolk beliebt zu machen. Mhm. Das ist natürlich eine irrsinnige Kollektivstrafe, einfach mal alle Rattenfänger zu hängen. Und eine alte Frau erblickt auch ihren Sohn, der da hängt. Und wir sehen auch ein bekanntes Gesicht, der da hängt. Käse. Käse hat es auch erwischt. Ja, jetzt wir sehen dann noch ein anderes bekanntes Gesicht. Das hat mir das Herz gebrochen. Da bin ich fast weinend zusammengebrochen. Am Fuße dieser hängenden Leiche wacht noch immer sein Hund, den er getreten hat, an seiner Seite. Und ich denke mir, Hunde sind die besseren Lebewesen. Wie, wo haben die diesen Hund gecastet? Das sieht ja sehr so zerzauselt aus. Gibt es so einen Make-up-Artist für Hunde? Bestimmt. Ständig, ne? Ja. Ja, gut, aber wenn mein Hund Alfie einmal irgendwie bei Regen durch Schlamm rennt oder sowas, sieht der genauso aus. Also noch viel schlimmer. So, trittst du denn auch so dann durch den Nein, Regen? Den habe ich noch nie getreten. Ja. Übrigens, in den Büchern bringt Otto Hohenturm 100 Katzen in den roten Bergfried, um dann das, die Ratten dann quasi fangen statt den Rattenfängern. Ja. Und wenn ich nicht in der nächsten Folge 100 Katzen sehe, wirklich 100, ich werde die zählen, dann beende ich meine Karriere als Folgenbesprecher. Auf gar keinen Fall, du Heckenlecker. Ja, ja also das, ne, diese 100 Katzen, später bekommt ja auch, also viel später in Game of Thrones, besonders in den Büchern, bekommt Tommen ja auch von Margaery Sir Pounce! Er kriegt 3 Katzen, ne? Ja, aber Sir Pounce. Genau, und unter anderem Sir Pounce, und Sir Pounce ist wahrscheinlich so eine Nachfolge. Katze, das ist unsere Fantheorie. Das ist Sir Pounce von diesen 100 Katzen abstammt. Istanbul übrigens ist genau, hat genau deswegen so viele Katzen. Weil Kedi. Ja, Kedi. Also Kedi heißt Katze, weil die so viele wegen der Rattenplage so viele Katzen importiert haben. Nein, das haben die gemacht, weil die so süß sind. Genau. Wir erfahren aber auch, dass Blut und Käse also nicht davon gekommen sind. Beide nicht. Obviously. Ja. Und dann sind wir wieder in Aegons Gemächern. Otto konfrontiert nämlich Aegon und Criston. Diese drei Figuren sind gerade in dieser Szene die Akteure. Und Otto rastet natürlich komplett aus. Ich habe mir so viel Mühe gegeben mit dieser Show, diesem Trauerzug. Wie konntest du nur alle Rattenfänger hängen lassen? Und Otto ist zum ersten Mal, verliert dir so komplett die Fassung. Der ist so richtig sauer. Aegon hat alles zunichte gemacht. Und wie, also erstmal, wie fandst du das? Weil mich hat es so ein bisschen überrascht. Für mich hat es sich so ein bisschen so out of character angefühlt. Ja. Klar, es kann sein, dass Otto jetzt nach Jahrzehnten des immer Nettseins und so die Fassung waren, mal ausrastet. Ja. Aber dass es gerade die Aktion jetzt war, die das so zunichte macht. Ich meine, Aemon hat Luke getötet, was ja eigentlich für den Krieg noch viel verheerender war. Ja, aber oder die Sache mit dem Grünen Rat, dass da auch nicht so verfahren wurde, wie er das eigentlich wollte. Ja. Also ich fand es so ein bisschen, aber ich mein, bisschen zu gewollt. Ich meine, auf der anderen Seite, Aegon hat da auch definitiv mal ein Dutzend Rattenfänger, unschuldige Menschen halt getötet. Als ob das Otto interessiert. Ja, wieso nicht? Also ich bin froh, dass sie hier, dass es endlich mal so kleine Handlungen auch Konsequenzen haben, dass da Figuren auch drauf reagieren. Ich meine, wir reden immer noch nicht über die hunderte oder tausende Leute, die da in der Drachengrube gestorben sind durch Rhaenys oder so. Ja. Ich bin froh, dass das hier mal eine Konsequenz hat. Aber ich weiß auch komplett, was du meinst. Also die Frage auch, ob sich diese Kunde von den toten Rattenfängern auch außerhalb von Königsmund in irgendeiner Form verbreiten wird, ist ja auch eher fraglich. Ja. Dass da irgendjemanden jucken wird. Ja, nee, also ne, ich will damit nur sagen, dass das sich so ein bisschen für mich zu konstruiert angefühlt hat, weil die Wright halt gerade jetzt wollten, oder Ryan Condon wollte halt, dass Otto nicht mehr die Hand ist. Und das ist quasi jetzt das der Auslöser dafür war. Ja. Dass das so geschrieben wurde. Aber stimmt, ich hab ja eben auch mich bedeckt gehalten, warum Criston nicht bestraft wird für die also allgemein, dass Prinz Jaehaerys gestorben ist. Ja, er wird jetzt belohnt. Ja, aber ne, in den Büchern ist er zu dem Zeitpunkt, an dem Blut und Käse passiert, ist er bereits die Hand. Ja, und er gibt auch als Hand quasi den Auftrag, Rhaenyra zu töten, an Arryk. Ja. Also das, was später erst passiert, als er in die Hand ist. Und das passiert ja hier schon davor. Absolut. Also, ne, deswegen, das ist in den Büchern auch tatsächlich plausibler, warum, also diese ganzen Konsequenzlosigkeiten für, also warum Criston für sein ständiges Fehlverhalten nicht bestraft wird, das ist in den Büchern alles plausibel. Das sind alles Sachen, die in der Serie so sind. Aber ja, Otto rastet aus, nennt seinen Enkelsohn quasi dämlich und Aegon antwortet mit: Wenigstens habe ich was getan. Das ist dieses berühmte Zitat. I wish to spill blood, not ink. Also dieses, hör auf, oder an Otto, hör auf, Tinte zu verschütten. Es gibt nämlich diesen Moment, wo Otto aus Versehen beim Schreiben von Briefen Tinte verschüttet. Und Aegon sagt, ich möchte, dass Blut verschüttet wird. Daran hat er sich nämlich zurückerinnert. Was? Tinte verschüttet hat. Ja, genau. Aegon erzählt von Christons Plan, nämlich, wie du es gerade gesagt hast, Arryk nach Drachenstein zu schicken. Und Otto kann es nicht fassen. Und ich persönlich liebe dieses Schauspiel von Rhys Ifans. Mhm. Das ist so eine Mut, wie er genervt von der ständigen Dämlichkeit des Königs ist. Criston hingegen sagt, it's time the bitch queen pays the price. The bitch queen of bastards, a.k.a. the smug cunt of Dragonstone. Genau. Das ist doch kein Name. Rhaenyra Targaryen, first of her name. The bitch queen of bastards, the smug cunt of Dragonstone. Ja, ja, ne? Incel-Vibes auf jeden Fall. Und ich möchte jetzt aber nicht schon wieder auf Criston Kraut irgendwie herumhacken. Ich glaube, das habe ich jetzt zu Genüge getan. Ich mach das schon selber. Ja. Mit sich. Ich bin übrigens auch, ich wundere mich immer noch, dass der. Also ich frage mich immer noch, ob die Autoren wussten, dass der nicht richtig dornisch ist, dass die Leute in den dornischen Marschen mit den dornischen verfeindet sind und seit viel langer Zeit immer wieder gegen die kämpfen. Und dass das, ich meine, Beric Dondarrion kommt auch aus den dornischen Marschen. Und ich meine, die Coles waren ja auch Stuarts von den Dondarrions. Und Beric Dondarrion sieht auch nicht aus wie ein Dornischer. Vielleicht ist das ja auch so, dass man in dornischen Marschen wirklich so keine Konsequenzen spürt. Weil Beric Dondarrion ist nie gestorben. Der ist immer wiederbelebt worden und wiederbelebt worden, egal was er getan hat. Ja. Aber gut, vielleicht ist es auch einfach so, dass in den dornischen Marschen die Leute einfach vielleicht etwas dornischer aussehen. Ja. Aber ich habe immer noch so die leichte Vermutung, vielleicht haben sie einfach nur dornische Marsche gelesen und haben gedacht, okay, wir müssen da einen dornischen casten. Ja. Wer weiß. Naja, das nur so als Sidefact. Ja, Otto erinnert Aegon an seinen Vater, denn Otto vermisst Viserys Weisheit und Gelassenheit. Und, beziehungsweise seine die Einfachheit, mit der er kontrolliert werden konnte. Eigentlich schon, genau. Und als Aegon sagt, aber mein Vater hat mich als König ausgewählt, kann Otto nur lachen. Was ja auch wieder so ein quasi ein Schuldeingeständnis ist für die Usurpation. Und Aegon interessiert sich nicht für Würde oder Geduld oder so lame Scheiß, sondern will Rache. Und als Otto dann gehen will, setzt ihn Aegon einfach ab. Otto wird zum zweiten Mal in seiner Karriere als Hand abgesetzt. Und das hat Laris Kraft ja bereits in der ersten Folge geschickt eingefädelt. Der hat es quasi Aegon in den Mund gelegt. Genau. Ja. Und Otto sagt nur insolent pup, also sowas wie unverschämtes Baby. Unverschämter Hundewelpe, irgendwie sowas. Unverschämtes Mannskind. Und Aegon macht kurzerhand Criston Kraut zur Hand. Criston Kraut weiß ganz offensichtlich noch nichts von seinem Glück. Also das zeigt ja auch die Wankelmütigkeit von Aegon. Das ist wahrscheinlich, das klingt wie so eine Entscheidung, die er in dem Moment getroffen hat. Also das zeigt ja auch, das ist ja eigentlich eine riesige Entscheidung. Selbst ein Robert Baratheon hat sich genau überlegt, wen er nach dem Tod von John Arryn, wen er zum John Arryn? John Arryn. Ich habe John Connington und John Arryn irgendwie in meinem Kopf. Zu viele Johns. Zu viele Namen gerade in kurzer Zeit. Ja, aber selbst Robert Baratheon hat ja nach dem Tod von John Arryn überlegt, wen er zur Hand macht. Und Aegon sagt einfach: Ja, hier, gib das. Du bist gerade im Raum hier. Ja, genau. So, ich gebe der ersten Person, die ich sehe, gebe ich das. Ja. Ja, und das muss man sich jetzt halt auch vorstellen, was für eine Karriere Criston Kraut eigentlich hingelegt hat. Vom kleingeborenen Sohn eines Stuarts der Dondarrions zum Lord-Kommandanten der Königsgarde und jetzt zur Hand. Mhm. Also noch höher kann er eigentlich gar nicht mehr aufsteigen. Die schaffen es noch, den als König in der vierten Staffel aufzukrönen. Ja. Und Aegon sagt, my new hand will be a steel fist. Also wird eine eiserne Faust sein. Und ich wollte nur noch mal sagen, ich finde Tom Glen Carney als Aegon so fantastisch. Ja. Ja. Ich finde es auch toll, so das Letzte in der Szene ist ja, dass dass Otto aus eigenem Antrieb aus dem Gemach rausgeht und Aegon wirft zu ihm hinterher, you are dismissed. Das hat mich so erinnert, ich kündige. Nein, du bist gefeuert. Genau, genau. Ja, dann wechseln wir nach Drachenstein in die Zellen. Rhaenyra hält Daemons Wort und lässt Missaria frei. Sie darf nach Myr. Und hier ein kleiner Exkurs zu Myr. Das ist halt eine der Städte der Triarchie, zusammen mit Lys und Tyrosch. Das sind ja diese drei Städte, die auch in den umstrittenen Landen immer wieder, also das ist so ein Landstück dazwischen, die, da wird immer wieder darum gekämpft. Das ist eine, Myr ist eine Stadt an der Westküste von Essos, an der sogenannten Ferse. Das wusste ich auch nicht, das habe ich jetzt auch erst wieder durch die Recherche wieder herausgefunden zum ersten Mal. War mir irgendwie auch nicht bekannt. Also ich habe Westeros noch mal gelesen, das Kapitel zur Triarchie. Das sind so 6-7 Seiten. Genau, wir erfahren, dass in Myr auch mehr freie Kompanien gegründet wurden als sonst irgendwo. Und die drei Städte sind jetzt sehr unterschiedlich. Tyrosch wird immer so als Festungsstadt, sehr militärisch dargestellt. Lys hingegen die Stadt mit dem besten Wetter und den berühmten Freudenhäusern. Bordellstadt, ja. Genau. Und ja, Myr war mal andalisch, bis die Valyrer. Lys ist das Pascha von der Welt von Eis. Quasi, ja. Myr hingegen war mal eine andalische Stadt, bis die Valyrer die Bewohner versklavten und oder abschlachteten. Und seitdem ist Myr halt eine Handelsstadt. Also allgemein alle Städte der Triarchie sind ja Handelsstädte. Aber Myr ist vor allem bekannt für das Kunsthandwerk. Also und für Teleskope und Linsen. Genau, und Wandteppiche und sowas. Also, ja. Vielleicht ist ein myrischer Wandteppich auch im Roten Bergfried. Ja, wer weiß. Ja, beherrscht wird das von den reichsten Magistern. Sklaverei ist dort erlaubt. Es gibt sogar sehr viel mehr Sklaven als normale Bürger, nämlich 3:1. Und ja, es gibt keine Staatsreligion, vielleicht das noch. Ja. Aber das ist alles völlig egal, ja. Denn für Missaria geht es nicht nach Myr. Sie, also sie soll auf dem Schiff Corvin dahin reisen, was ja auch interessant ist, weil es eine Figur namens Corvin Corbray gibt. Zum Beispiel. Der auch, es gibt ja mehrere Corvins, ja. Ja. Aber Corvin Corbray ist so der bekannteste. Und er lebt sogar jetzt während der Zeit von der Handlung, theoretisch. Genau. Und genau, Missaria will ja gerade weggehen und dann sieht sie plötzlich, Moment. Den kenne ich doch. Den kenne ich doch. Aber der war doch gerade noch hinter mir. Sie hat quasi ein Déjà-vu, kann aber eins und eins zusammenzählen. Ja. Und wir erfahren dann auch später, dass sie den Wachen davon berichten wird. Ja, absolut. Und damit kommen wir zum großen. Vielleicht noch gerade die Anmerkung. Sorry, Jonas. Ja. Tut mir leid, dich so zu bremsen. Aber genau deswegen war Eric ja auch in der Zelle mit dabei. Also als Rhaenyra mit Missaria spricht, da sitzt Eric. Dass Eric sie überhaupt erst findet. Ja, also deswegen ist es so wichtig, dass sie ihn halt auch sieht, damit sie jetzt checkt, okay. Ach so, ja, genau, in der Zelle, genau, dass er mit dabei ist. Genau, ja. Deswegen ist er da dabei. Also auch sowohl auch für den Zuschauer als auch für Missaria, damit genau klar ist, wenn sie jetzt Richtung Schiff geht, zur Corvin, checkt sie das direkt. Checkt sie das, genau. Ja, genau. Ja. Und dann kommen wir zum großen Cargill Bowl. Nämlich Arryk schafft es, in die Burg einzudringen und versucht dort auch Rhaenyra zu töten. Er tritt ziemlich selbstbewusst auf, kommt an den Wachen vorbei, wirft den quasi auch noch vor, da müsst ihr ein bisschen hier mehr aufpassen, weil ich bin hier gerade schon durchgekommen. Und ich finde, wir haben hier wieder so eine atmosphärisch irgendwie am Ende der ersten Folge, so was Spannendes, Thriller-artiges. Ja. Das ist super spannend inszeniert. Starker dritter Akt, ja. Genau. Rhaenyra ärgert dann auch ihre Kammerzofe, die übrigens Elinda heißt. Der Name wird sehr oft auf jeden Fall genannt mit Elinda. Und ich meine, es gibt ja auch in der Serie und im Buch gibt es ja auch eine bekannte Elinda, die auch so eine, wie heißt denn das? Also Elinda Massey heißt die. Achso, ich hab gedacht, das kommt in den Quatsch. Nein, die gibt's wirklich. Und die ist auch so eine, die reist mit Rhaenyra nach Drachenstein und ist ihre Kammerzofe, eine Freundin. Aber ansonsten auch nicht von Bedeutung. Aber ich fand's schon spannend, dass hier wirklich dreimal, glaube ich, ihr Name genannt wird. Ja. Ja. Aber wir haben auch eine weitere bekannte Figur, die vor der Tür von Rhaenyra Wache hält. Und zwar Sir Laurent Marbrand. Und Arryk schafft es sogar, ihn zu überlisten, was noch mehr dafür spricht, wie die beiden Cargills einfach sich gleichen wie ein Ei dem anderen. Ja. Und das wird aber auch so in den Büchern erzählt, dass wirklich niemand die beiden auseinanderhalten kann. Ja. Und genau, Missaria, hier erfahren wir, dass Missaria jetzt Rhaenyras Leben gerettet hat, weil Arryk tritt in den Raum, will die böse Bitch Queen of Dragonstone umbringen. Da kommt aber Arryks Bruder Eric in den Raum gestürmt. Und ich finde, da war so ein bisschen das Karma-Konto dann ausgeglichen, weil Rhaenyra wollte Missaria gehen lassen oder hat sie gehen lassen, was ja eine vom Karma-Konto her gut ist. Ja. Und das hat erst dazu geführt, dass Mysaria gesehen hat, dass Arik kommt. Und ja, wenn das nicht passiert wäre, wenn Rhaenyra nicht so ein guter Mensch wäre, ja, wäre sie jetzt wahrscheinlich tot. Ja. Das ist natürlich im Buch alles ein bisschen anders. Da schwebt Rhaenyra nie so richtig in Gefahr. Also da ist immer nur die Rede davon, dass die beiden sich irgendwie irgendwo treffen und dann halt kämpfen. Aber ja, Arik kann Arik davon abhalten, Rhaenyra zu töten, weil er ihn an seinem Umhang, ja, so zieht. Es gibt auch so Never Wear a Cape. Ja, das ist eigentlich gar nicht so klug. Ja. Aber ja, der Kampf entbrennt. Ein spannender Kampf mit Rhaenyra im Hintergrund. Und Elinda ist, glaube ich, auch noch im Raum irgendwo. Ja. Wird dann auch weggeschickt, dass sie Sir Laurent wiederholt. Genau. Ja. Und ich habe während des Kampfes so ein bisschen den Überblick verloren. Ja, das ist ja auch normal. Wer jetzt Arik ist und wer Arik ist. Und ich habe da gleich noch so einen spannenden Take zu. Ja. Aber ich wollte noch kurz erzählen, wie es in den Büchern ist. Da ist nämlich Arik in einem Outfit eines Fischers auf die Insel gekommen, mhm, hat dann die Rüstung angelegt und konnte auch damit problemlos auf die Burg gelangen. Genau, aber auf dem Weg zu Rhaenyra hat ihn dann sein eigener Bruder schon gestellt. Und da gibt es drei unterschiedliche Versionen. Septon Konstanz sagt, dass sie sich einfach gegenseitig getötet haben. Ja. Punkt. Also wie gleichzeitig das Schwert irgendwie ineinander gesteckt haben, ne? Ja, also nee, der ist einfach so sehr vage. Sie, ja, haben sich gegenseitig getötet. Ja. So. Großmeister Munkun sagt, sie haben eine Stunde lang gegeneinander gekämpft. Niemand konnte eingreifen, weil keiner wusste, wer Arik ist und wer Arik ist. So ist es ja dann auch hier. Ja. Und am Ende verletzten sich beide tödlich und starben weinend Arm in Arm. Und Pilz? Und Pilz. Sagt natürlich, der Kampf dauerte nur wenige Momente und sie beschimpften sich als Verräter. Arik hat dann Arik fast den Arm abgehackt und Arik hat dann Arik in den Bauch gestochen. Arik war dann sofort tot und Arik hat dann 4 Tage lang unter größten Schmerzen, mhm, gelitten, hat seinen Bruder verflucht und ist dann gestorben. Ja. Hier ist es nicht so. Nee, hier ist es nicht so. Hier stürzt sich einer der beiden Brüder ins Schwert. Und Alper, wer stürzt sich da eigentlich ins Schwert? Gegen Ende, meinst du? Ja. Also, pass auf, das ist natürlich, verliert man den Überblick. Und es gibt ja auch Umschnitte. Zum Beispiel wird dann umgeschnitten und zu Elinda, die halt losgeschickt wird, ne? Und in der Zeit kämpfen die Zwillinge. Das heißt, die könnten jederzeit die Position wechseln. Und weil man sie wirklich nicht unterscheiden kann, ja, kann da jeder sein. Aber ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, einer wird am Bein getroffen und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das Arik ist. Ja. Also A so, ist das ja. Das habe ich auch. A ist ja, ja Arik. A, Allison, wie A, du mir den Tipp gegeben hast. Also hier in der Szene will grün töten. A ist grün, ja. E ist schwarz. Weil Arik, das ist der, der nicht diese Wunde am Bein hat, der schlägt sogar noch nach Rhaenyra. Ja. Aber trifft sie nicht. Sir Laurent Marbrand kommt dann ja auch rein und beschützt Rhaenyra. Und Rhaenyra versucht, durch die Hintertür rauszukommen, aber die wurde ja vorher bereits abgeschlossen von Arik. Und ja, Arik wirkt dann Arik, sagt ihm, you parted us. Also, du hast uns getrennt. Wir sind zusammen auf diese Welt gekommen. Du hast uns getrennt. Wer wirkt wen? Ja, Arik, Arik. Nein, Arik, Arik. Nein, Arik, Arik. Weil Arik es dann schafft, Arik zu erschlagen. Moment. Nee, Arik, ich sag, dass Arik Arik wirkt, weil Arik ihm dann in diese Beinwunde reingreift, die er ihm zugefügt hat. Ja. Und deshalb, ja, habe ich dann gedacht, dass am Ende der übrig geblieben ist, weil dann kann man es so ein bisschen nachvollziehen. Ich habe das mehrmals geguckt. Ja. Dann sah es so für mich aus, als ob dann Arik, also der von Alicent, dann Seppuku begeht? Also ja. Ist dann das ist doch Quatsch. Ja, deshalb. Das fand ich so komisch. Hä, das ist so aber gewundert. Das ist doch Quatsch. Arik überlebt. Arik, es ist natürlich viel logisch. Er sagt ja auch, your grace, forgive me, verzeiht ja, mir. Aber ich weiß nicht, ob das war einfach so komisch inszeniert. Nein, also das glaube ich nicht. Also ich habe das ja, mir ich glaube es auch nicht, aber ich hab's dann versucht, nachzuvollziehen. Die haben ja aber auch, also wir sehen ja auch teilweise nicht, wie sie kämpfen. Also die haben ja auch beide Wunden. Ja, aber der eine hat ja diese prominente Beinwunde. Der andere kann sie aber in der Zeit auch bekommen haben. Glaubt ihr, warum sich immer so die gleichen Wunden geben? Das nicht, aber also es ist aber also erzählerisch muss es Arik sein, weil das alles andere wird doof. Aber vielleicht haben sie ja inszenatorisch extra diese kleine Falle eingebaut, damit man eben noch mehr verwirrt, ja, ist. Man soll ja auch verwirrt sein, ja, das ist ja auch völlig okay. Also, ne, wir gehen hier nicht ernsthaft, für alle, die sich gerade wundern, wir gehen nicht ernsthaft der Frage nach, wer am Ende sich umbringt. Ja. Es ging nur für mich um die Inszenierung. Ja. Ob die während des Drehs vielleicht so ein bisschen durcheinander gekommen sind. Wer weiß. Aber ja, auf jeden Fall schafft es Arik, Arik zu erschlagen. Und Arik entschuldigt sich bei seiner Königin, begeht dann, aber wobei es gibt noch diesen sehr, sehr lustigen Moment, wo keiner weiß, was passiert jetzt, wer hat den Kampf gewonnen. Ja. Den fand ich noch sehr witzig, wie alle verwirrt sich im Raum umgucken. Aber ja, vielleicht war es so ein Ding, also aus Scham, dass er seinen Bruder oder aus Schande, dass er seinen Bruder getötet hat, dass er, ich meine, sie sagen ja noch, wir kamen zusammen auf die Welt, wir sollten sie jetzt auch quasi zusammen verlassen, ja. Tötet er sich selbst und entschuldigt sich bei seiner Königin, dass er sie nicht weiter als Königinnengarde beschützen kann. Ja, und so endet dieser poetische Kampf zwischen den beiden Cargill-Zwillingen, Eric und Arik. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich so ein bisschen enttäuscht zurückgelassen. Also die Sache ist halt, dass er halt sich auch am Ende so umbringt. Klar, ja. Ich weiß auch nicht, wie es ist, wenn man seinen Bruder quasi tötet. Ja. Aber du kannst es rausfinden, du hast einen Bruder. Was? Du bist hier der Psychopath. Du lachst, wenn. Aber ich habe keinen Zwillingsbruder. Das ja, ist nochmal ein Unterschied wahrscheinlich. Ja, aber man muss ja auch so ein bisschen ehrlich sein. So die das heißt, ich mag meinen Bruder nicht, weil es ist kein Zwillingsbruder. Aber die Kagel-Zwillinge sind halt so ein bisschen underwritten. Nicht underwritten, aber wir haben sie einfach nicht gut genug kennengelernt, obwohl ja. sie relativ oft vorkamen. Das ist so ein aber ganz ehrlich, in Feuer und Blut ist das halt auch irgendwie ja. nur so eine Randnotiz, aber es klingt halt so ein bisschen ja, ist halt so epischer. Poetisch, so ja. Fast schon Shakespeare-haft, wie ja. diese beiden Zwillinge sich da einander töten. So wie wir es auch bei Game of Thrones mit den Clegane-Brüdern haben. Ja, ähnlich, genau. Ja. Aber ne, ja, so viel dazu. Dann wechseln wir wieder zurück in Ottos Gemach, in den Roten Bergfried, denn Otto befürchtet, dass Aegon und Criston eine explosive Mischung sind. Sagen wir es mal so. Ja, auf jeden Fall. Otto kotzt sich komplett aus und Alicent gibt ihm recht. Die beiden wollen natürlich Aegon kontrollieren und es geht nicht. Aegon ist unkontrollierbar. Otto reist zurück nach Altsass oder möchte es. Dort wird er auf Daron treffen. Ja! Der Name wurde genannt. Er erwähnt ihn. Das ist nämlich dieser Bruder von Aegon, Helaena und Aemond, bei dem wir, der eigentlich existiert, bei dem wir die ganze Zeit gefragt haben, was ist mit dem? Ja. Aber ja, wir haben auch. Ja, weil der so wichtig ist und ja. wir uns in der letzten Staffel schon gefragt haben, den können die doch nicht rausnehmen. Das, ja. Klar, es sind so viele Brüder und Schwestern Sie und Verwandte. Sie haben auch Melor jetzt rausgenommen, ja, aber trotzdem. Ja. Aber er wird erwähnt, er kommt vor und es freut mich einfach sehr. Ja, mich auch. Ich bin da auch sehr gespannt, wie Daron noch aussehen wird und so weiter. Aber Ryan Condal hatte ja auch schon gesagt in Staffel 1, dieser Daron existiert, der ist nur in Altsass. Und jetzt haben wir es auch. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Genau. Alicent will aber Otto lieber in Rosengarten, um die Tyrells zu überzeugen. Du hast es ja eben schon gesagt, Lord Lyman Biengraben, ein Lord aus der Weite, wurde vom Grünen Rat ermordet. Also eigentlich ein weiterer krasser Fuck-up von ja. Criston Kraut, der ohne Konsequenz blieb. Also wir wissen nicht, wie der Grüne Rat das kommuniziert hat, aber es wird auf jeden Fall Fragen aufwerfen. Auf jeden Fall. Ja. Aber ne, die Macht ist komplett umgekehrt in dieser Szene. Nun ist plötzlich Otto derjenige, der Alicent um etwas bitten muss. Also sie hat er ist nicht mehr die Hand, er hat eigentlich nur noch Also er ist ja auch der, er hat ja nicht mal den Vorsitz über sein eigenes Haus. Ja. Er ist so einfach nur so ein Typ, ja. der Otto heißt. Genau, jetzt hat Alicent mehr Einfluss, ja. ja. Und sie beiden fühlen sich auf jeden Fall wieder näher aneinander gebunden, auch durch die ganzen Gespräche der letzten beiden Folgen. Und sie will ihm etwas beichten, nämlich wie sie Knickknack mit Sir Crispin gemacht hat. Ja. Aber Otto will davon nichts wissen. Ja. Er hat jetzt erstmal Ruhe und ich kann es auch verstehen, ich würde auch nichts vom Liebesspiel meiner Tochter irgendwie ja. in den sexuellen Eskapaden hören wollen. Ich habe mir gestern noch mal die Folge angeschaut und mal, am Anfang fragt er sie sogar, für welche Sünde sie von den Göttern bestraft werden soll. Ja. Und jetzt ist er soweit, jetzt will er es einfach nicht mehr wissen. Ja, ja. ja. Aber er ist nicht mehr dafür verantwortlich. Aber er hat es von Anfang an geahnt. Meine Baustelle. Ich meine, so wie er in Folge 1 Otto, Alicent und Criston angestarrt hat, also ist es schon relativ ja. klar, dass er Bescheid weiß. Dann wechseln wir zu Aegons Gemach. Ja. Und wir kommen zu der Verleihung des Beste Mütter Awards 2024. ja. Weil Alicent schafft es mal wieder, nicht so eine gute Mutter zu Aegon zu sein, weil Aegon weint bitterlich. Krasse Szene, ja. Kurz denkt man so, dass die Muttergefühle in Alicent hochkommen und sie ihren eigenen Sohn trösten wird. Aber nein. Aber nein, es passiert nicht. Aber sie spielt so an ihrem Ring herum und mich hat das, ich habe gedacht, vielleicht ist das so ein Überbleibsel von ihrem Fingerjucken. Ja. Das wird auch in so einer totalen Detailaufnahme gezeigt. Aber das hat übrigens auch Helaena auf den Treppenstufen gemacht, so mit den Fingern, als sie auf Aegon getroffen ist und die nicht miteinander geredet haben. Eine Übergangshandlung. Ich finde, das zeigt ja auch noch mal, das ist quasi auch noch mal so ein Callback zu der Szene. Ja. Weil Alicent kümmert sich hier gerade nicht um Aegon, tröstet ihn nicht, so wie Aegon sich nicht um Helaena gekümmert hat. Ja. Also es wird ja dann quasi in der Familie weitergegeben. Und das ist halt auch so eine Ironie des Schicksals, weil Alicent immer so pflichtbewusst war und versucht hat, so nach außen hin so zu wirken, so sie ist halt so Mutter Teresa. Ich wollte nur gerade sagen, Übersprungshandlung heißt das. Übersprungshandlung, genau. Und hat immer so getan, als ob sie irgendwie so ein guter Mensch ist. Mhm. Aber in Wahrheit ist sie halt so eine kalte und berechnende Mutter, ja. Wohingegen Rhaenyra, die damals so quasi ihre Feindin geworden ist, das Gegenteil davon ist. Absolut, ja. Und Aegon ist halt einfach jetzt in einer beschissenen Situation. Er hat sein Kind verloren. Keiner respektiert ihn als König. Hinter seinem Rücken werden die ganze Zeit Intrigen geschmiedet. Respektiere meine Autorität. Ja. Christons genialer Plan ist nicht aufgegangen und die Ehe zu seiner Schwester ist eine Katastrophe. Also, ja. Und damit kommen wir zur letzten Szene. Wir gehen wieder in Alicents Gemach, in den Sexraum. Ja. Und Alicent und Criston haben wieder etwas miteinander. Alicent schlägt aber Sexraum wie die krasseste Jungfrau auf diesem Planeten. Wir gehen in den Sexraum! Okay. Sexmachraum. Okay. Boah, das ist wirklich, das könnte der Raum in 50 Shades of Grey heißen. Aber Sexmachraum? Ja. Ist da deine Playstation drin? Ja, egal. Ja, Alicent schlägt Criston aber erstmal, lässt ihren Frust raus. Er ist ja mit dafür verantwortlich, dass ihr Vater nicht mehr da ist, weil er ja einerseits Arryk rübergeschickt hat und andererseits jetzt, okay, da kann er weniger was für, jetzt die Hand des Königs ist. Aber vielleicht ist das aber auch ihre verquere Art, ihn dafür zu bestrafen, dass Aegon weint, weil er so mit dafür verantwortlich ist, vielleicht. Vielleicht. Weil, ja. Ich meine, es war auch, sein misslungener Plan war auch mit Teil davon, warum Aegon weint. Vielleicht war das so ihre Art. Das ist nur so eine Theorie, die ich jetzt mal so in den Raum werfen möchte. Brutal. Ihn dafür zu bestrafen, dass sie ihren Sohn zum Heulen gebracht hat. Aber ja. Aber wir haben sie noch nie so gewaltvoll gesehen. Wobei, nehme ich zurück, sie hat Aegon ins Gesicht geschlagen in der ersten Staffel. Mhm. Aber, genau, die beiden bumsen dann wieder. Jonas, weißt du, was Alicent und ich gemeinsam haben? Ihr mögt gerne Kraut? Auch, ja. Nicht schlecht. Ihr seid Menschen. Ja. Ihr könnt beide Englisch? Nein, doch. Ihr habt zwei Augen? Jonas, was haben Alicent und ich gemeinsam? Nur eine Hand bringt uns zum Orgasmus. Ja, wie der traurigste Satz des Tages. Wie fandest du die Folge? Wie fand ich die Folge? Boah, ich war hin und her gerissen. Weil ich so ein bisschen enttäuscht war von Arryk und Aerys, das hat für mich wieder so alles so ein bisschen niedergemacht. Und ich will eigentlich auch noch mal meine Bewertung zu der ersten Folge ändern, weil jetzt im Nachhinein, ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht und das alles noch mal sacken lassen, die Folge noch mal geschaut. Ja. Mich hat Blut und Käse wirklich aufgeregt, aber ich glaube, ich würde doch eher auf eine 7 von 10 hochgehen. Okay. Und ich würde dieser Folge auch eine 7 von 10 geben. Ja. Ich finde es cool, dass so die Uneinigkeit innerhalb der Schwarzen und Grünen jetzt gerade in dieser Folge nochmal gezeigt wurde, dass es nicht schwarz und weiß ist, sondern dass es innerhalb von Fraktionen noch mehr Fraktionen gibt und Uneinigkeit. Schwarz und Grün. Ja. Ich mochte den Dialog zwischen Rhaenyra und Daemon. Da wurde ja auch mehr Uneinigkeit gesät und die beiden haben sich dann quasi immer so richtig aussprechen können und auch sagen können, was denn eigentlich so das Problem gerade ist. Ich mochte total auch gerne die kurze Szene zwischen Baela und Jace, dass die auch mal miteinander interagieren können und nicht nur immer Blicke austauschen im Hintergrund. Und wie das einfach Erfolg gezeigt wurde. So Hugo Hammer wird gezeigt, was er gerade für einen Struggle hat. Madame Sylvie, wie sie auch von den quasi Strugglen der Smallfolk berichtet. Adam und Allen. Und auch die Rattenfänger. Ja. Von toten Rattenfänger, aber ja. Was ich halt nicht so cool fand, war, wie gesagt, Arryk und Aerys. Criston Kraut wird von Folge zu Folge irgendwie immer noch weiter demontiert. Ja. Und ich fand den Rausschmiss von Otto so ein bisschen zu gewollt. Mhm. Aber ich freue mich jetzt auf weitere Folgen. Ich bin wieder voll drin. Ich habe richtig Bock. Und wie sieht's bei dir aus? Ja, also ich stimme eigentlich fast bei allem zu, nicht ganz bei Arryk und Aerys. Ich fand den Kampf schon in Ordnung. Ich finde dennoch, es gibt ein paar inhaltliche Schwächen und auch schauspielerische Schwächen, wenn ich mir die Figur Missaria angucke, die ich bis heute, also die ich niemals, glaube ich, irgendwie ins Herz fassen werden kann. Aber auch Sir Criston, du sagst es schon, die Figur wird immer weiter demontiert und es gibt kleine Momente, die halt so innerhalb der Welt nicht so hundertprozentig plausibel sind und es sind halt bezeichnenderweise wirklich, ich suche ja nicht danach, die Serie bietet es uns ja. Dass es immer genau diese Momente sind, in denen sich die Serie sehr vom Buch entfernt, in denen Dinge anders gemacht werden. Und irgendwie gibt es da immer so kleine Momente, die dann innerhalb dieser, weil es so schlüssig ist im Buch, die dann halt in der Serie nicht mehr so hundertprozentig Sinn ergeben. Das ist halt wie zum Beispiel jetzt auch wieder diese Konsequenzlosigkeit von Criston Kraut, der halt weil Blut und Käse passiert, bevor er Hand wird. Das ist halt im Buch anders und viel sinniger. Aber gut, ja. Ich finde auch, wie gesagt, irgendwann, es sollte jetzt langsam allerdings auch mal so ein bisschen Tempo annehmen und endlich Richtung Krieg gehen. Und auch mal ein bisschen anfangen, Rhaenyra als Figur so ein bisschen mehr zu entmenschlichen, statt sie als Protagonistin hinzustellen. Ja, das halt wieder bei Grün und Schwarz so 50-50 ist, genau. Dass man sich nicht entscheiden kann. Ja, zumal das Marketing ja auch die ganze Zeit darauf setzt, choose your side und was weiß ich. Das Empire State Building ist grün. Ja. Da ist ein fucking Drache auf dem Dach drauf. Ja. Was ich übrigens für KI gehalten habe, aber es ist halt fucking real. Das sieht so surreal. Ja, surreal. Ja. Ja, aber im Großen und Ganzen, ne, ich will gar nicht so viel meckern, ich fand die Folge toll. Der Look ist wie immer fantastisch. Inszenatorisch steht die Serie weiterhin über allen Dingen. Ich mag, wie Bildsprache eingesetzt wird, wie Licht eingesetzt wird, narrativ, aber auch um Stimmung zu erzeugen, aber auch Figuren voneinander abzuheben. Die politischen Gespräche sowohl im Kleinen, im Grünen als auch im Schwarzen Rat sind spannend, schauspielerisch, ne, trotz Figuren wie Criston Kraut und Misaria bin ich schauspielerisch aber trotzdem total begeistert, gerade wegen Figuren wie SchauspielerInnen wie Emma Darcy, Rhys Ifans oder Tom Glencarney. Ich liebe es, wie so kleine Spuren aus Brotkrumen hier bereits gelegt werden. Das ist so narrativ super interessant, wie zum Beispiel Sir Alfred Broom hier bereits so ein bisschen als Kotzbrocken hingestellt wird. Mhm. Aber auch so kleinere Figuren aus den Büchern wie Elinda hier auch irgendwie Platz finden. Ja. Wie gesagt, der Krieg muss langsam losgehen, aber trotzdem fand ich, ist es immer noch eine sehr gute Serie. Ich möchte bei meiner 8 von 10 bleiben, so wie bei Folge 1. Aber es ist noch ein bisschen Luft nach oben da, definitiv. Und ich hoffe, das kommt aber jetzt noch bald, diese Staffel. Hopefully. Ja, weil die Sachen, die halt im Buch passieren, die müssen halt auch in dieser Staffel passieren. Ich glaube, es wird noch groß. Mhm. Ja, danke fürs Zuhören. Folgt uns auf Spotify und gebt uns eine gute Bewertung auf allen Plattformen. Bewertet uns positiv. Zeigt der Welt, wie großartig die Folgenbesprechungen zu House of the Dragon sind. Denn nächste Woche geht es natürlich weiter. Wir werden die dritte Folge der zweiten Staffel besprechen. Da bist du auch noch mit dabei, ne? Soll ich noch dabei sein? Ja, irgendwann wird ja Xenia das Zepter übernehmen, den Streitkolben von Aegon. Und sie wird mir den Kopf abschneiden und mich in einem Trauerzug durch Köln fahren so und nämlich dann hier Platz nehmen. Ganz genau. Ja, wir freuen uns. Bis dahin, Vala Morghulis. Vala Doheris. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Hosts der Folge: Jonas Ressel, Alperka Turfan. Redaktion: Jonas Ressel, Alperka Turfan. Aufnahme: Tui Lindo. Schnitt: Patrick Hochnadel. Das war ein Podcast von Funk.